Es ist Sonntagabend, es ist praktisch 18 Uhr. Wir sind die Weltraumaffen. Ja, wir treten an, um, wie Abel das immer so schön sagt, viele diverse, verschiedene Themen mit euch zu besprechen, weil die Woche hat uns ja wieder einiges beschoren. Heute ist der Stapel da. Yay! Und der Chris. Guten Abend. Und Abel fehlt entschuldigt, denn er erwartet ja Nachwuchs. Wir sind alle sehr gespannt. Ja, und ich habe aus sicheren Quellen erfahren, dass irgendwie der eine oder andere noch kommt. Und dann, ich muss halt die Regie führen auch. Da muss ich hier gleich mal schauen, wo ist denn mein da. Das will ich zeigen. Und Ja, genau. bitteschön. Das ist von der Bundespräsidentenwahl. Es gab da ja mal diese kleine Partei, die nannte sich die Piratenpartei. Also Leute haben sich gefragt, was hat die eigentlich erreicht? Die hat so einiges erreicht. Ein paar Sachen waren ganz gut, zum Beispiel halt so Sachen wie Thema Transparenz, Thema Datenschutz überhaupt in politischen Diskurs irgendwie einzubringen, dass die anderen Parteien mal so ein bisschen gezwungen waren, zumindest auch was dazu zu sagen oder sich zumindest mit Bekenntnissen irgendwie in die Richtung zu bewegen. Und was sie auch noch erreicht haben, ist, irgendwelchen Selbstdarstellern da irgendwie eine Bühne zu bieten und die da irgendwie einzeln den Bundespräsidenten zu wählen. Nämlich Frau Weißband, diesen grauenvollen Volker Pispers, dann die Katharina Nukun, die ehemalige. Also Frau Weißband und Frau Nukun waren mal politische Geschäftsführerin, wie sich das nannte, und den Thilo Jung von Jung und Naiv. Und was haben die also gemacht? Sie sind da hingegangen, sich fotografiert, wie sie total zufrieden da irgendwie rumstehen und sich dann über irgendwelche AfD-Leute aufzuregen. Also. Jetzt erklär mir aber doch mal, warum eine Partei ausgerechnet jemanden, der sich so publikumswirksam theatralisch von der Partei getrennt hat, wie die Weißband, dann für diese Bundesversammlung nominiert. Ja, weil das ja quasi die Fraktionen aus den Landtagen machen. Da gibt es ja bei den Piraten nicht mehr so viel. Ich glaube noch in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Das sind die letzten. Und ja, das werden dann auch die letzten sein, denke ich mal. Und da haben die Herrschaften wahrscheinlich noch Fans, ne? Und die werden die dann entsprechend dafür nominiert haben. Kluger Schachzug, kluger Schachzug. Ja, genau, das ist dann Foto Nummer 2. So nach dem Motto, oh, wir sind arme Opferlein, überall böse Menschen. Guck mal, wie traurig die gucken. Die Armen. Ja, vor allem dabei bekommen wir aus dem Umfeld Drohungen. Das Ja. ist doch völlig vage. Jetzt Also müssen erstmal wir. müsste man irgendwie den AfDlern nachweisen, dass sie Rassisten sind. Und dann müsste man, das ist so eine Gamergate-Nummer. Ne? Wir bekommen aus dem Umfeld der Spieler Drohungen, deswegen sind alle Spieler frauenhassende Monster-Proto-Nazis. Ja, Und was anderes ist das auch nicht. Frau Nukun auf diesem Bild, ja, auf der rechten Seite hat ja für die grüne Stiftung, wie heißt sie nochmal, Böll, Heinrich Böll Böll-Stiftung, Stiftung, ja. genau, eine sogenannte Studie verfasst über die sozialen Ideen der AfD. Und ja, also. Im Prinzip, ich habe es mir nicht durchgelesen, aber haben sich auf jeden Fall nicht viele Leute darin wiedergefunden. Ja, es hagelte relativ viel so in die Richtung, ja, das ist halt deine Ansicht irgendwie, aber was hat das mit Studie zu tun? Aber Retweets und Likes kommen trotzdem rein, oder? Ja, also diese Leute sind ziemlich populär in progressiven Kreisen. Populisten. Kann man nicht anders sagen, ja. Drohungen sind bei der AfD schon politischer Diskurs sehr entlarvend. So kann man eine Twitter-Konversation natürlich auch völlig umdrehen. Vor allem, Peinlich. wenn man sich überlegt, was mit der Hotelkette, wie heißt sie, Maritima, da passiert ist, ne? Ja, gutes Also, das ist Stichwort. ja schon irgendwo, ja, sagen wir mal nichts. Komisch, dass die Drohungen immer aus der Ecke kommen, aus der sie eigentlich gar nicht kommen dürften, ne? Ja. Ja, Frau Nukuns Kommentar zum Islam war: Kirchenglocken, die in meiner Umgebung läuten, stören nicht mehr. Ja, das schwingt ja auch mit jedem Glockenschlag, dieses gesteinigt werden wegen außerehelichem Geschlechtsverkehr mit und so. Ja, kann ich verstehen. Das ist ähnlich wie mit dem Deniz Yücel, der jetzt in der Türkei in Haft sitzt. Der hat für die Taz geschrieben, eine ziemlich ätzende Kolumne, und hat für die Welt geschrieben. Und ich finde immer noch scheiße, wenn der Erdogan Gesinnungshaft anordnet, ne, für so jemanden. Aber der hat halt auch gesagt, wenn die Deutschen endlich aussterben, dann verschwindet nichts, was irgendjemand vermissen würde. Und da habe ich dann mal irgendwie für meinen Teil den Rechtsstaat in die Waagschale geworfen, weil den vertreten wir eigentlich schon hier. Er verschwindet gerade leider, weil sich die Politiker nicht mehr an die Regeln halten. Aber in Deutschland wirst du normalerweise nicht verhaftet als Journalist, wenn du was Falsches schreibst. Und wenn man sich an Augstein und den Aufschrei erinnert, danach, ja, also den alten Augstein, nicht den Salon-Marxisten-Augstein. Ja, der Marxist Augstein hat ja auch schon mal so ein PewDiePie-mäßiges Ding gekriegt, wo es irgendwie hieß, er wäre ein Antisemit. Das, also ich habe hier einen Bekannten, der ist sehr israelfreundlich, und der hat das schon vor 2 Jahren gesagt, das ist ein Antisemit. Keine Ahnung. Ja, Ich das war aber erkenne ihn nicht dummes am Zeug. Gesicht. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging. Er hat irgendwas kritisiert und dann haben sie sich alle auf ihn, also, naja, was heißt alle? Also, es haben auch genug Leute ihn verteidigt, sagen wir es mal so. Und ich bin eigentlich auch eher der Meinung, dass das Quatsch war. Apropos verteidigt. Ja. Was macht ein Minister, wenn er merkt, er kommt mit seiner Sache nicht durch, die er gerne durchdrücken möchte? Er gründet eine NGO. Er gründet eine Stiftung, er gründet einen Verein, er gründet irgendwas, das sich dann in der Zivilgesellschaft dafür einsetzt, dass das doch durchgedrückt wird. Das ist hier eine Geschichte mit dem Verbraucherminister. Und da hat das Ministerium Geld für die sogenannten Marktwächter bereitgestellt. Sie sollen den Markt beobachten und Daten sammeln und Missstände anprangern. Aber das Lustige ist halt, dass dann halt hier im Endeffekt ein Ministerium sich eine zusätzliche Gruppe an Beamten ja, nicht Beamten, aber halt Handlangern. Handlangern anschafft, die entsprechenden Lobbydruck machen. Und ich meine, ich verstehe ja, dass es Lobbys gibt, die Politiker irgendwie bearbeiten, aber dass jetzt dann die Politiker schon Lobbyvereine gründen, damit, nee, also Ich bin heute einfach irgendwo. auch was zu sagen haben. Meine, also die Rede ist jetzt von Heiko Maas, oder wie? Nee, das ist es Maas? Warte Also mal. Heiko Maas ist Verbraucherschutzminister. Ich weiß jetzt nicht, war das eine Bundes? Ja, dann geht das um Maas, ja. Obwohl der Name nicht einmal genannt wird. Das ist interessant. Hm. Die Marktwächter erhalten unmittelbar Zugang zu Regulierungsbehörden, Finanzaufsicht, Bundesnetzagentur. Also das sind auch Schaltstellen. Ne? Ist schön, wenn man da reinkommt und da Leute kennt. Kann man schön weiter... Man braucht ja auch irgendwie einen Job für nach der politischen Karriere. Auf jeden Fall. Ja. Also, wenn euch mal irgendwie der Chef keine Gehaltserhöhung genehmigt, dann gründet ihr einfach eine NGO und die demonstrieren dann vor dem Laden so lange, bis er keinen Bock mehr hat oder so. Oder man erfindet gleich die Nachrichten. Finde ich gut. Das Media Lab Bayern. Das hattest du angeschleppt, Chris, ne? Genau, da bin ich drüber gestolpert. Das ist irgendwie so ein Ding, also wir hatten, glaube ich, letzte Woche erst das Thema, man müsste einfach Geld nehmen und Startups gründen und die gehen dann wie bekloppt pleite und es bleibt vielleicht irgendwie 2, 3 Sachen über, die irgendwie Sinn machen. Und das scheint, also die Leute von Black Lives Matter vom Bayerischen Landesmedien Dingsbums, die sind scheinbar Weltraumaffen-Fans und haben das direkt schon vor Monaten umgesetzt, was Ewe da letzte Woche empfohlen hat. In Form von diesem Media Lab oder so diverse Leute sich getroffen haben, unter anderem auch so Republika-Menschen, und da dann quasi in so einer Art, also mehreren Workshops, glaube ich, sich darüber unterhalten haben, wie man halt eben neue Medien in Deutschland gründen kann und damit Knete machen. Und da sprechen die halt eben diese verschiedenen Bereiche da an, also Developers, Journalisten, Designer und Business Developer. Und das Ganze ist auf Deutsch und auf Englisch, also das findet zwar alles in Bayern statt, aber man will sich da wohl so ein bisschen international geben. Und ja, da geht es um Storytelling, wie man da schon lesen kann bei den Journalists. Make your ideas for innovative storytelling come to life. Ich find den vierten Punkt lustig. Business developers come up with great business models which make digital forum, digital journalism profitable again. Ja, genau, make journalism. Das ist Trump-Rhetorik, ja, also hier, great again, ja. Make journalism great again. Ja, profitable again. Ja, und einer von den Herrschaften, die da mit dabei waren bei diesem Media Lab, ist halt der Sascha Pallenberg, der ja auch durchaus als wahrscheinlich der einzige Experte da gelten könnte, denn der hat es ja gemacht, der hat ja sein eigenes Medium gegründet, nämlich in Form von Mobile Geeks. Das ist ja dieses Portal, was er da hochgezogen hat. Und er hat das alles durch. Deswegen, und ich bin da auch drüber gestolpert, halt über ihn, über sein dieses Bild, was er da bei Facebook eingestellt hat. Und ich habe nur im Hintergrund gesehen, create ideas, create, was steht da, Teams, create new journalism. Und wenn ich sowas höre, new journalism, dann werde ich ja gleich hellhörig. Ja, mehr Bilder und so nehme ich an. Weniger Daten, mehr Gefühle und so. Aber was ich mich frage, ist, hat die Kahane eine Schwester, sag mal? Die in der Presselandschaft. Keine Ahnung. Das ist auch so ein Horrorclown irgendwie. Ja, das ist halt so, ja, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite, sowas wie Mobile Geeks ist sicherlich nicht das Schlechteste. Also ich würde die auch eher zur alternativen Medien zählen, als jetzt zu Mainstream-Medien. Und quasi Leuten, die jetzt wirklich, also angenommen, es würde jetzt irgendwie jemand sagen, ich möchte wirklich über Computerspiele irgendwie berichten und nicht über diesen ganzen Sozialkram irgendwie so. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich dafür eine Plattform irgendwie schaffen soll. Und dann gehe ich hier mal zum Media Lab Bayern und lasse mir irgendwas erklären. Wäre ja auch möglich. Also es ist sicherlich nicht alles irgendwelche Blender, die da waren, aber es waren schon noch sehr viele. Und ich denke auch, dass viele von den Projekten, die dabei rauskommen, irgendwelche Leute sein werden, die mit ein bisschen Outrage-Marketing, mit ein bisschen pseudopolitischem Feminismus-Dreck und irgend so einem Kram da irgendwie Knete schaufeln wollen. Das bezuschusst halt eben vom Staat. Ich meine, das ist ja auch eigentlich einfach so die Idee davon, dass du ja neuerdings eine Plattform versuchst aufzubauen oder zu besetzen, um dann Aktivismus zu betreiben. Und ich meine, ob da jetzt feministische Botschaften reinkommen, weiß ich nicht. Aber ich meine, ja, okay, das ist halt so, da gibt es halt nicht viel anderes, was da könnte, ja. Das ist ja so das Größte halt, ne, mit dem größten Pull im Moment noch. Noch. Und deswegen, ja. Und von Microsoft. Microsoft steckt da auch drin in diesem Media Lab. Hm. Naja. Und die sehen glücklich aus. Also so schlimm, da muss es ja nicht sein. Also. Glücklich? Die ja, die sehen sieht aus, als wenn die gerade Kinder gefressen hätte. Ja, ich würd da schon gerne mitmachen, auch so voll glücklich dastehen. So auf, dem auf jeden Fall hat der Sascha eine gute Sache gemacht. Das hatte ich dann danach auch gleich gesehen. Der hatte nämlich einen Vortrag gehalten über diese EO GmbH und von Adblock Plus und die ganzen Machenschaften von dem Kram mal wieder. Und da gibt es auch ein Video von, was einer gedreht hat, der sich das angeguckt hat. Genau, das ist dieses da. Und das geht über eine Stunde, ich glaube eine Stunde 20 Minuten oder so. Und was auch sehr schön war an dieser ganzen Sache ist, dass die Laura Dornheim, ehemalige Piraten Tante, die auch bei der Republika dieses Projekt da vorgestellt hat, weil sie nämlich Sprecherin von der EO GmbH ist, also dafür bezahlt wird, dass sie für die halt eben Werbung macht. Die saß direkt im Publikum und mit der hat er sich halt so einen kleinen Schlagabtausch da geliefert. Das war auf jeden Fall sehr sehenswert. Vielleicht erklärst du noch mal kurz, was die dunklen Machenschaften sind für nicht ganz so internet-savvy Zuhörer. Ja, also diese EO GmbH verdient quasi Geld damit, dass sie den Leuten erlaubt, dass ihre, also dieser Werbeblocker, den die selber nicht gemacht haben, nur aufgekauft haben, wenn man quasi seine Werbung da trotzdem angezeigt haben will, dann muss man denen halt Geld bezahlen. Das ist deren Geschäftsmodell. Und dann haben sie noch irgendwelche anderen Tricks gemacht, irgendwelche Leute auf irgendwelche Pornoseiten umgelenkt, irgendwelche Amazon-Affiliate-Links umgeschrieben, auf sie selber quasi. Lauter so ein Kram. Aber das Schlimmste ist halt eben, dass sie quasi zur Zeitung gehen und sagen, und bei sowas wie Mobile Geeks und diesen Leuten, um die es da halt an dem Tag ging, ist das halt ganz schön heftig, wenn du dann da deine Werbeeinnahmen einbrechen und die dann halt ankommen und sagen, so ja, du kannst auch uns Geld bezahlen und dann lassen wir deine Werbung wieder durch. Mhm. Das ist quasi so, Sascha hat das auch irgendwie verglichen mit, wenn ja einer so ein paar Hells Angels vorbeischickt, die vor deinem Laden stehen und dann heißt es so, ja, wenn du die weghaben willst, dann muss man halt Geld bezahlen. Netter Vergleich. Ja, also das ist mir auch, das ist aber halt auch heutzutage so eine Einstellung, dieses, es muss alles umsonst sein. Es darf alles keine Werbung haben. Also bei den Leuten, wo ich die Sachen regelmäßig benutze, habe ich im Normalfall auch die Werbung an. Ich oute mich mal als Internetgutmensch oder so. Ist ja auch zu empfehlen. Also irgendwie muss man die Leute ja auch unterstützen, wenn sie vernünftigen Content machen. Richtig. Also ich bin zu geizig für Patreon und so weiter. Also da unterstütze ich niemand, aber für Content, den ich regelmäßig gucke, mache ich auch den Adblocker aus. Hm. Ja. So. Wenigstens das. Ja. Und wenn du als Journalist im bayerischen Landesmedien BLM Dingsbums aufgepasst hast, dann darfst du irgendwann auch eine Beziehung mit Angela Merkel eingehen. Heiß. Das ist so hier als letztes bei uns aufgelaufen. Angela sieht nicht gut aus. Zu viel Kaffee getrunken wahrscheinlich. Das kam auch von dir, Chris, ne? Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht komplett durchgelesen. Das, aber wie der Titel schon vermuten lässt, gab es wohl irgendeinen Gerichtsbeschluss, dass jetzt diese Hintergrundgespräche halt offengelegt werden müssen. Und es wird dann halt interessant zu sehen, ja, was da so alles passiert ist, weil es ist ja schon, ja, generell ganz lustig, dass das also das Gericht ist, was anordnen können. Finde ich schon mal interessant. Also so sagen irgendwie so, ja, hier, Frau Bundeskanzlerin, du musst das aber hier erzählen, was du irgendwie machst mit den Leuten. Wir haben ja nochmal von Julia Schramm gelernt, die ist die transparenteste Kanzlerin aller Zeiten. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Julia Schramm Käse erzählt hat. Also das, das ist gar nicht ihre Art. Also die es wurde angeordnet, wenn ich das richtig habe, dass sie sagen muss, mit wem sie sich wo getroffen hat und worüber gesprochen wurde, aber es muss nicht auf Details eingegangen werden. So, also die Themen müssen benannt werden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, so aber ist auch rausgelesen, ja. Aber die können doch dann auch sagen, sie haben sich bei Kochrezepte unterhalten oder was weiß ich. Ist doch alles sehr schwierig irgendwie. Ich weiß nicht. Glaubst du denn, Mutti lügt? Nee. Also ich finde das sollte einfach, wenn schon, dann von irgendeiner dritten Organisation irgendwie untersucht werden, irgendein so Ausschuss. Gibt es sowas, das sowas macht? So irgendwie Stiftung Bundeskanzlertest. So. Ein Untersuchungsausschuss wäre da wohl das Richtige. Aber ja, warten wir mal ab, was noch kommt. Jo. Na, da wird, ich sage einfach mal voraus, da wird sich nichts groß Schlimmes ergeben. Das ist Wahlkampf, ja, kann doch sein. Der Dietmann und ich haben den ganzen Abend in der Wanne verbracht. War das gerade in der Nachmache von Buchinger, oder? Das verwirrt mich gerade. Bösartig. Ich so, ja, ich glaube, unter der Merkel muss noch arbeiten. Nein! Da hat es Herr Buchinger, Angela Merkel. Ich sehe schon, Alter, wie die Leute jetzt dann noch gleich im Nachhinein in die Kommentare schreiben, dass wir so inhaltslos sind und so. Und dann die kennen wir nur, machen uns nur lustig. I put in chemicals in the water and make the fucking Chancellor gay. We're breaking the conditioning. Ah! Yes. Mit welchen Journalisten sie über den Brexit oder die AfD oder die Flüchtlingskrise gesprochen habe. Aber warum? Komisch. Ach, es ist auch noch nicht rechtskräftig. Na, warten wir mal ab. Das gibt sicher noch ein schönes Hin und Her. Ah, was ist noch passiert die Woche? Ach ja, der Antisemit. Hitler. Ja, ganz schrecklich. Gestern hat er noch nur genervt mit seinem Rumgehampel und die kleinen Kinder vor dem YouTube-Bildschirm gefesselt und jetzt ist er Nazi. Was ist passiert, PewDiePie? Also der junge Mann hat irgendwie in Bezug auf einen anderen YouTuber ein Video gemacht und hat Leuten irgendwie Geld dafür gegeben, dass sie ein Schild hochhalten, auf dem steht, tötet alle Juden. Moment. Der hat eine Seite, so wie er das selbst in einem Erklärungsvideo dann zu diesem ganzen Zeug da, was passiert ist, sagt. Er hat eine Seite gefunden und darüber ein Video. Kannst du für $5 schreiben, die irgendwas drauf. Ja? Und er wollte einfach wissen, wie weit das geht. Und ich nehme an, der hat das irgendwie wirklich so als Witz gemacht und gesagt, die sollen das mal so voll krass draufschreiben, okay? Aber anscheinend haben diese Leute entweder kein Konzept von Sprache oder irgendwie so einen ganz anderen Kulturkreis. Oder ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so geldgeil sind wie $5, ja? Die beiden kamen aus Indien und deshalb stand da auch extra ein Dingens drunter, wie muss ich das richtig aussprechen? Genau. Deshalb stand da drunter halt auch Subscribe to Keemstar. Ja, also, und ja, so haben die das halt auch ausgesprochen. Die haben halt nicht nur dieses Schild hochgehalten, Death to all Jews oder Kill all Jews, sondern die haben halt auch dann gesagt, Subscribe to Keemstar. Ja, also ganz, ganz offensichtlich ein Witz. Ja, natürlich, ja. Und PewDiePie hat auch selbst im Video, wo er dieses Video dann anschaut, das auch hochgeladen und demnach auch korrekt schon kontrolliert, was da passiert. Und ja, dann hat er hier halt eben die Response dazu rausgehauen. Ja, ich will die jetzt nicht spielen, ich habe sie nur zur Ansicht. Ich fand das wirklich echt interessant. Ja, da hat doch eh schon jeder gesehen, mal ehrlich. Ja, ja. Da gibt es eine Stelle in diesem Video von so My Response in dem Video, wo PewDiePie dann nochmal so Brechtschen V-Effekt macht und einfach mal die Wand, wirklich die vierte Wand quasi bricht und sagt, ja, hier, hinter mir ist kein Producer, da ist kein Kameramann, ich bin ganz alleine hier, ich mache das so für mich halt und für euch und so, ihr. Und der macht noch zum Schluss so einen Witz von hier, die Wall Street Journalists, so, die haben hier was vergessen, unseren geheimen Nazi-Salut, so die Bro-Fist. So. Bro-Fist. PewDiePie. Also, ja. Dann geht auch keiner drauf ein, dass der Typ wirklich buchstäblich Millionen Dollar für Charities jährlich spendet und zusammenbekommt. Und das ist, ja, es geht wirklich den Journalisten, so wie er es beschrieben hat, wirklich nur ums Geld. Ja. Und wie er das Geld verdient und dass er das nur mit Videospielen macht. Und das ist ja so blöd und das ist ja so einfach. Und wie kann er nur? Ja. Ich glaube nicht, dass er das ist. Ich glaube, dass tatsächlich, wie manche andere YouTuber schon gesagt haben, dass manche Medien halt einfach Angst davor haben, dass sie nicht mehr den Einfluss haben, den die neuen Medien haben. Ja. Dass sie das, dass sie die Kontrolle übers Narrativ verlieren. Ja. Ja, und jetzt hat ja, also das Ganze hat sich dann richtig dran entzündet, dass hier das Wall Street Journal halt diesen Artikel geschrieben hat, über dieses, dass Disney die Geschäftsverbindung mit dem PewDiePie aufgelöst hat. Mhm. Aber im Endeffekt wirft er ja dem Wall Street Journal vor, das überhaupt erst publik gemacht zu haben und so groß gemacht zu haben und halt an diesem Rauswurf schuld zu sein und den hinterher auch noch mit diesem antisemitisch da drin auszuschlachten, weil also ich glaube einfach nicht, dass er ein Antisemit ist, das ist ein Shitlord, ja. Punkt. Der hat es übertrieben, ja, okay, aber das ist nichts im Gegensatz zu dem, was sonst auf der Welt passiert. Ein Scheißdreck. Und das wird jetzt so aufgepusht. Und wie gesagt, ich habe ja schon öfter jetzt in den letzten Streams angemerkt, dass irgendwie wieder so ein Wind aus der Richtung weht. So, dass irgendwie diese Gegenkultur klein gehalten werden muss. Und dass das eh alles Rechte, Nazis, Frauenhasser, keine Ahnung, egal was man sich Schlechtes ausdenken kann, die sind's. Ja. Und das hat man mit Gamergate nicht geschafft oder mit dem, was man da versucht hat. Und jetzt kommt halt die nächste Runde. Ja. Da wird sich halt auf das Nazi-Sein konzentriert. Das Ding ist halt wirklich, man sieht wirklich, wie Defamation funktioniert. Ja, PewDiePie, soweit ich weiß, der hat ja diese Show Scare PewDiePie. Ja, und die wurde für die zweite Staffel, die war angesetzt, aber wurde jetzt abgesagt. Und Disney hat PewDiePie fallen gelassen, Maker Studio, also ja, sind halt nicht mit ihm so weiter in geschäftlichen Beziehungen und es ist einfach so scheiße. Wenn PewDiePie nicht so viele Zuschauer hätte und nicht so viele Views daraus holen könnte und nicht schon so viel Geld wahrscheinlich gut investiert hat, ja, dann kann sowas wirklich sehr schnell auch jemanden zugrunde richten. Ja, zugrunde richten, denke ich mal nicht. Also der hat die letzten Jahre gut verdient und wenn er nicht alles für Koks und Nutten rausgehauen hat. Und den Rest verprasst. Mit 27 Multimillionär, ich bitte dich. Also dem, und auch wenn der Disney nicht mehr hat, das heißt ja nicht, dass er kein Geld mehr kriegt. Ja, ja, das weiß ich schon. 50 Millionen Leute sind immer noch da und ich wette, es sind mehr geworden statt weniger. Ja, das hat auch eben diesen positiven Effekt davon gehabt, ja. Hm. Und ein Haufen Gamergater, die ich so auf Twitter lese, haben irgendwie auch ihre weiche Stelle für ihn entdeckt. So vorher war er ja auch eher so, oh mein Gott, so sieht YouTube aus. Und jetzt, aber gut, das ist halt so, wenn einer bedroht wird, weil er irgendwie einen derben Witz gemacht hat und mal wieder auf die übelste Art und Weise. Also es gibt auf Kotaku in Action eine Liste mit Artikeln, die erschienen ist dazu. Ja. A Guide to Ending PewDiePie. Ja. Genau, also es ist wieder, ich bin gespannt, wie weit sie diesmal kommen mit der Geschichte. Hat das Wall Street Journal eigentlich schon irgendwie so einen Artikel veröffentlicht von wegen, wir werden bedroht und belästigt und so? Habe ich jetzt noch nicht überprüft. Mir ist auch noch keiner untergekommen, aber der kommt bestimmt als nächstes. Da hat einer böse angerufen bei uns. Wir haben alle Angst. Wir sind in New York, einer der gefährlichsten Städte, die es so gibt. Aber wir haben noch Leute. Felix hat dann ja auch auf seinem Twitter-Account auch veröffentlicht, dass Leute von Wall Street Journal zu ihm direkt nach Hause gekommen sind und geklopft haben und bei ihm angefragt haben, ob sie nicht ihm eine Plattform geben könnten, damit er das nochmal klärt. Ja? Also die sind zu ihm direkt nach Hause gekommen. Das ist jetzt umgekehrte Belästigung, okay? Ja, gut, ich meine, wenn du es richtig reiten willst, wäre das ja perfekt. Ja? Weil du sagst, okay, hier haben wir den Artikel, der richtig Klicks gebracht hat und morgen können wir dann sagen, okay, wir haben mit ihm gesprochen und es gibt nochmal so viele Klicks. Ja, ja, das ist wahrscheinlich nicht mehr. Er hat die Visiten entwickelt. Was? Hä? Du bist abgehackt, Opex. Sorry. Soweit ich weiß, hat Felix dann einfach auf seinem Twitter-Account so geschrieben, er habe die Visitenkarte angenommen. Es ist halt legitim halt, ja, das war nicht irgendjemand. Und ja. Ja, aber ist schon niedlich, dass ihm das Wall Street Journal eine Plattform bieten will, oder? Mhm. Ja, er hat selbst eine und die ist deutlich größer als das Wall Street Journal. Ja, aber was ist, wenn der Wall Street Journal einfach mal der Person, die sie selbst so dargestellt haben, eine Chance gibt? Ja, ich meine, das ist ja so ein Zeichen von Güte. Ja, das ist ja, zeigen so, ja, die sind ja nicht böse. Ich hätte vielleicht vorher mal fragen sollen. Ja, dann, PewDiePie, entschuldigen Sie, sind Sie Antisemit? Dürfen wir das veröffentlichen? Ist das okay? Ja, aber wie hast du das gemeint? Keine Ahnung. Bevor du da so ein Hitpiece raushaust, also was die da gemacht haben, war ein Versuch der Schadensbegrenzung. Mhm. Ja, aber er hat keinen Bock drauf, hat er auch recht. Ja, kann ich verstehen. Ja. Das habe ich gefunden. Das ist einfach ein Ausschnitt aus einem Video von einem Spiel, das PewDiePie gespielt hat. Das ist eine lustige Überleitung. Guck mal, was sehen wir hier Schönes? Von Gamergate zur Alt-Right. Oh, das ist das ganze politische Spektrum abgebildet. Spieleentwickler reagieren mit Ironie auf Trumps Wahl. Meinen die das Spiel, wo man den schwulen Halbjuden verprügeln muss, bis er blutet? Ja, kann ich ja nichts für. Ja. Nathan Grayson, Reporter der in Gamer-Kreisen sehr geschätzten Webseite Kotaku. Ist das nicht großartig? Ist das nicht einfach? Also jeder, der ein bisschen was über Gamergate weiß, Topkick. Das ist doch einfach nur der Hammer, oder? In Gamer-Kreisen sehr geschätzt. Wer steht denn da drüber? Ich glaube, da stand gar nichts dabei. Ich habe auch schon frenetisch hier gesucht, aber es gibt da nichts, leider. Und wenn wir nachfragen, ist es schon Harassment wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, aber es ist auch schön wieder dieses Einordnende, ne? Der super toll einordnende Journalismus. Das hatten wir letzte Woche auch schon mit Frau Marquardt und diesen ihren Adjektiven. Es sei wie mit Punkrock, der eine Haltung in Kunst umsetzt, laut, ungehobelt und irgendwie albern. Das ist dein kleines Nischchen, Nathan. Das ist so. Der Rest der Leute ist eigentlich recht traditionell und spielt immer wieder die gleichen Konzepte, die sich bewährt haben. Aber du bist ja in Gamerkreisen sehr geschätzt mit deiner Webseite. Die gibt's noch? Ja, Herztransplantation für Trump. The Ship hat extra Charaktere rausgebracht. Die haben sich verschrieben und waren in Genderkreisen sehr beliebten. Wahrscheinlich, ja. Journalist Grayson findet, dass der Surgeon-Simulator immer schon albern angelegt war, aber plötzlich konnten die Entwickler das Spiel für einen satirischen Zweck nutzen, indem sie Donald Trump auf den virtuellen OP-Tisch legten. Was ist da dran Satire? Naja, haha, du tauschst einfach einen Skin aus. Hahaha. Verstehst du nicht? Das ist Satire. Gute Satire zu schreiben ist eine hohe Kunst. Oh. Alter Schwede. Gamer beliebte Portal Kotaku kann das. Alter Schwede. Dieser Satz, der da so als Link dasteht, das ist eigentlich ein ziemlich schlechter Satz. Also da oben kurz drüber. Der weltweit erfolgreichste YouTuber PewDiePie versucht, das Präsidentenherz zu transplantieren. Das der Antisemit? Mehr von eurer Tagesschau, die Wochenschau, der weltweit beliebte YouTuber PewDiePie. Präsidentenherz. Des Präsidentenherz. Dass die Spiele überhaupt existieren, kann man als Gegenreaktion auf eine politische Auseinandersetzung sehen, die Geschmacklosigkeit zu einem dominanten Kommunikationswerkzeug erhob. Ach, jetzt auf einmal, oder was? Jetzt ist Geschmacklosigkeit auf einmal cool. Nachdem es irgendwie die ganze Zeit bäh, bäh war, wenn es die bösen Gamergater gemacht haben. Ja, diesen Präsidenten nicht vor einem Attentat. Das ist wieder irgend so ein soziokulturelles Gewichse da irgendwie. Von wegen, ja, die Geschmacklosigkeit hat jetzt mit Trump irgendwie Einzug erreicht. Und deswegen werden jetzt auch die Spiele geschmacklos. Bla, bla, bla. Ja. Oh, die Spielerweiterung Trump Rising. Oh. Oh, und seit 2014? Gamergate. Denn bereits seit den Nullerjahren leitete der Trump-Berater und Chef des Breitbart-Networks, Stephen Bannon, diverse Firmen, die im Gamer-Umfeld Webseiten und Online-Services betrieb. Vor etwa 5 Jahren gab es noch keine erkennbare politische Agenda dieses von Bannon geführten Konglomerats, aber 2014 eskalierte Gamergate. Ja, welche Firmen sollen denn das überhaupt sein? Ja, kannst ja mal gucken, die sind heute im die Besitz Firma Kotaku in Action auf jeden Fall. Es begann mit Gamern, die sich ausfällig über vermeintlich voreingenommene Spielejournalisten beschwerten, führte über antifeministische Hetze. So wie über das allseits beliebte Portal Kotaku. Morddrohungen und wegen Bombenverdacht abgesagten Großveranstaltungen. Es gab auch wegen Bombenverdacht, so wegen richtigen Bombenverdacht abgesagte Veranstaltungen auf der Gegenseite. Die traditionellen Medien, das finde ich besonders geil, die traditionellen Medien berichteten mit Erstaunen über diesen netzkommunikatorischen Super-GAU, in dem Fakten keine Rolle mehr spielten, sondern nur die Lautstärke, mit der eine kleine Szene von Games-Extremisten durch Twitter, Facebook oder Reddit lärmten. Es ist offensichtlich. Ey, dieser Teil. Es ist. Wieso stimmt doch, diese komischen Feminazis wurden? Diese komischen Feminazis haben doch genau das gemacht, diese Teil genau da durchgelärmt. Ist doch völlig korrekt. Ja, aber die reden hier jetzt gerade in dem letzten Abschnitt da so über Gamergate, dass die Taktik halt dieselbe ist wie die von der Alt-Right-Bewegung. Dass die nutzen intensiv Meme. Die nutzen intensiv Meme. Intensiv-Meme-Station. Sie betrachten ihre Wahrheiten als unangreifbar. Nein. So ist das nicht. Wissen, ja. Reddit leidet, ja. Die rechte Nachrichtenplattform Breitbart steht übrigens nicht nur inhaltlich, sondern auch personell in der Tradition von Gamergate, vor allem in Person von Milo Yiannopoulos, einem der exponiertesten Hetzer während Gamergate. Er hat uns halt im Forschungsgespräch überzeugt, nur deswegen haben wir ihn eingestellt. Wir nehmen halt nur die Besten. Meritokratie. Oh Gott, das gibt es ja doch als, was ist das hier, ein Soundbite oder was? Vor allem. Wo wir die letzte Woche oder vorletzte Woche noch gelobt haben für das Gespräch mit dem Böhnt. Aber ich kann es nicht mit Ton abspielen. Ne? Ja, man kann mal durchhören. Dann muss ich mal in den Chat packen. Ja, wir haben gerade technische Störungen, tut uns leid. Diese Sendung, einfach diesen Teil raus. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom Antifeminismus 3.0. Antifeminismus ist für alle gut. Feminismus is a hate crime. Please hold the line. Oh. Sally! Schönen guten Abend. Ach komm. Guten Abend, ne? Oh no! Oh no! I was extremely ineffective there, Mr. Rump. In this game, you're a bodyguard to Mr. Rump here. Mr. President ist ein kleines, technisch nicht gerade herausragendes Spiel, in dem es darum geht, als Leibwächter den titelprägenden Mr. President vor Attentaten liberaler Medien oder sozialistischer Diebe zu schützen. Also muss man geschossen in den Weg springen, sich auf Bomben werfen oder den Präsidenten in Deckung schubsen. Das alles geschieht in einer grafisch sehr reduzierten Umgebung mit slapstickhaft übertriebenen Bewegungen. Manche geben sich aber gar nicht so große Mühe, den Präsidenten zu retten, wie der populäre Let's Player Markiplier in einem seiner YouTube-Clips zeigt. Oh shit! I'm coming, Mr. President! Oh God! Oh no! He's dead! I just gotta get his hair! Ob das eine gute Idee ist, einfach YouTube-Videos auf Gebührenzahlerkosten zusammenzuschneiden als Hörvortrag. Vor allem weiß Markiplier gar nichts davon. Das ist auf jeden Fall von Scala, das Kulturmagazin von WDR 5. Das sucht ungewöhnliche Themen und stellt überraschende Fragen. Scala geht weit über das hinaus, was die Theaterspielpläne und Ausstellungsführer zu bieten haben. Das Magazin reflektiert Kultur in allen Facetten und Erscheinungsformen. Es informiert aktuell über Trends und Ereignisse, zeigt Krisen und Kuriositäten, beleuchtet Hintergründe und Skandale. Ja, ganz bestimmt. Hinter die Kulissen. Also ich finde es schon irgendwie merkwürdig, dass die das so da so ein bisschen so darstellen, als wenn das eine gute Sache wäre, einen Menschen sterben zu lassen. Ich glaube auch. 4 Millionen Mal wurde Markipliers Mr. President Video angeklickt. The guy who made that Mr. President game. Der Typ, der Mr. President entwickelt, hat klargestellt, dass es ihm um die politische Aussage geht. Es ist wie mit Punkrock, der eine Haltung laut, ungehobelt, irgendwie albern in Kunst umsetzt. Loud, brash, kind of ridiculous statement through my medium, through my art. Ist da echt jemand nach Amerika gefahren, um den Grayson zu interviewen oder was? Klar, warum nicht? Der ist so beliebt bei Gamern. Grayson, Reporter der in Gamerkreisen sehr geschätzten Website Kotaku. Das war also kein Schreibfehler, ja. Das muss man eigentlich als endlos Soundbite mit englischen Untertiteln holen. Er hat sich viel mit den Reaktionen der Szene auf Trump befasst. Denn neben Spielen, die sich von Anfang an um Trump drehen, haben viele Entwickler aus aktuellem Anlass bestehende Spiele erweitert. There are other games too that just sort of like included Trump and sometimes Hillary in their kind of pre-existing game mechanics. So there's a game called The Ship. Beispielsweise das Spiel The Ship, in dem man sich mit anderen Spielern auf einem Schiff befindet. Alle in Rollen berühmter politischer Anführer. Und alle versuchen, sich gegenseitig unbemerkt umzubringen. Neuerdings kann man da auch als Donald Trump und Hillary Clinton mitspielen. The Ship ist eine Art Comedy-Variante von Mord auf dem Nil. Unter anderem mit Thatcher, Tod auf dem Nil, du halbgebildeter Affe. Nee, Affe wäre zu. Hussein in den Hauptrollen und einem sehr ironischen Grundton. Ironischer Mittel bedienten sich die meisten Spiele, die im vergangenen Jahr auf Trumps wachsende Wahlerfolge reagierten, so auch der Surgeon Simulator, ein Witzspiel, in dem man mit einer gewollt unhandlichen Steuerung schwierige Operationen durchführen muss. What the fuck is this, Donald? You actually have a heart? I thought you were dead inside. What the fuck? Im Juni 2016 kam die Spielerweiterung. Ich glaube, das ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Inside Donald Trump heraus, in der man dem kommenden Präsidenten das Herz transplantieren muss, mit zugegebenermaßen lustigen Accessoires, wie zum Beispiel einem goldenen Mini-Trump-Tower als Operationsinstrument. I can't believe this is real. That's fucking awesome. Auch der erfolgreichste YouTuber weltweit, PewDiePie, spielte und streamte Inside Donald Trump. Was bedeutet, dieses Spiel ist antisemitisch? Über 7 Millionen Fans sahen ihm dabei zu, als das Spiel ihn fragte, ob Trumps neues Herz aus Stein oder Gold sein soll. What? Da hat er sich die Finger gerieben und gesagt, Gold. Aber, the fuck is this? Golden Heart? Golden Heart, obviously. Hand me the scalpel! Journalist Grayson erklärt, Surgeon Simulator existed beforehand. It was already this really silly game. Den Surgeon Simulator gab es schon länger und er war immer als albernes Spiel angelegt. Aber das konnten die Entwickler nun für einen satirischen Zweck nutzen. Klar, man kann über die Wirksamkeit streiten. Es ist leicht, sich lustig zu machen, aber gute Satire ist nicht leicht. It's very easy to make satire. It's not easy to make good satire. Manche mögen... Was für ein pretentious shit, ey. Oh no, Satire. Ich find's auch geil, weißt du, immer wenn er PewDiePie so Trump-Spiele gespielt hat, hat er immer irgendwas Negatives zu Trump gesagt. Aber jetzt nach dem PewDieGate sozusagen ist er halt irgendwie doch so ein heimlicher Trump-Supporter oder so ein Scheiß. Klar, ich glaube, da werden die gleichen Taktiken wie bei GamerGate angewendet. Genau. Das geschmacklos finden, doch dass Spiele wie dieses überhaupt existieren, kann man als Gegenreaktion auf eine politische Auseinandersetzung sehen, die Geschmacklosigkeit zu einem dominanten Kommunikationswerkzeug erhob. Diesen Präsidenten nicht vor einem Attentat zu schützen, ist für manchen ein Akt der psychopolitischen Hygiene. I saved your goddamn life. Yeah! Aber jenseits satirischer Spiele gibt es auch personelle und ideologische Verbindungen zwischen Trumps Umfeld und der Spielerszene. Denn bereits in den Nullerjahren leitete der Trump-Berater und Chef des Breitbart-Networks, Stephen Bannon, diverse Firmen, die im Gamer-Umfeld Webseiten und Online-Services betrieben. Vor etwa 5 Jahren gab es noch keine... Wollen wir uns das jetzt nochmal ganz anhören? Meist haben wir ja schon... Ich höre es einfach nochmal... Kannst du noch nicht glauben, dass ich... Eine erkennbare politische Agenda dieses von Bannon geführten Konglomerats, aber 2014 eskalierte Gamergate. Dieser fast ausschließlich in sozialen Medien ausgetragene Konflikt war sehr unscharf, was den Kern der Auseinandersetzung anging. Es begann mit Gamern, die sich ausfällig über vermeintlich voreingenommene Spieljournalisten beschwerten. Wie dieser jemand, den wir gerade hingestellt haben. Was ist daran jetzt unscharf? Hä? Er sagt's doch gerade. Haben die Herrn Grayson gerade oder Frau Quinn gerade als unscharf bezeichnet? Führte über antisemitische Hetze bis hin zu Morddrohungen und wegen Bombenverdacht abgesagten Großveranstaltungen. Die traditionellen Medien berichteten mit Erstaunen über diesen netzkommunikatorischen Super-GAU, in dem Fakten keine Rolle mehr spielten. Ja, bei den Medien haben Fakten bei der Darstellung dieses Konflikts keine Rolle gespielt. Ja. So kann man einen Schuh draus machen. Wie diese Erzählung auch schon klingt, richtig, da muss man so ein bisschen Klimper-Klimper-Musik überlegen. So, es war einmal vor langer Zeit der böse Drache Stephen Bannon hat irgendwo... Zerstöre mich nicht meine Meere. Der hat jetzt gesagt, ja, Steve Bannon hat irgendwas mit Gamerblatt zu tun, Konglomerat, ja. Punkt Gamer. Gamergate. Weißt du, wo ist denn jetzt die Begründung? Wenn jetzt hier noch ein Tier gerettet wird, dann bin ich sicher, dass wir Fake News aufsitzen. Weil wir haben das im gleichen Satz genannt und damit hat es miteinander zu tun. Das muss doch reichen, oder nicht? Mit der eine kleine Szene von Games-Extremisten durch Twitter, Facebook oder Reddit lärmten. Games-Extremisten. By Gamergate and the tactics the alt-right and Trump supporters ultimately used. Zwischen den Das erzählt jetzt Nathan Grayson denen, oder wie? Ja. Unglaublich. Unglaublich. Oh Mann, ey, ihr seid die allerbesten Leute. Unglaublich. Taktiken, die während Gamergate angewandt wurden und denen der Alt-Right-Bewegung und Trump-Unterstützern, gibt es ganz klar Parallelen. Wie sie über sich selbst sprechen, wie sie Meme nutzen oder die Sprache offenerer Bewegungen vereinnahmen. Zum Beispiel behaupten sie, Korruption bekämpfen zu wollen oder sich für Gleichheit einzusetzen. In vielen Fällen lässt sich zwar beweisen, dass das nicht stimmt, aber das zählt nicht. Was zählt? Hat es denn je jemand bewiesen, dass ein Gamergater nicht für das steht, was er sagt? Das ist überhaupt nicht die Frage hier. Es ist einfach so eine Lüge, okay? Da ist so eine Dissonanz drin. Die haben am Anfang gesagt, dass dieser Typ von Kotaku ein in Gamergate-Kreisen beliebter Typ ist, okay? Richtig? In Gamer-Kreisen. In Gamerkreisen, ja genau, meine ich ja. In Gamerkreisen beliebter Typ, ja. Gamergate besteht aus Gamern und halt noch zusätzlich wahrscheinlich weniger Nicht-Gamern halt, ne? Aber wenn Gamer, ja, den Typ mögen, warum sollten sie ihn dann bei solchen Aussagen auch noch mögen? Du bist wieder weg. Mögen. Ich mache weiter. Matters is the message and the emotion behind it. Viele der während Gamergate aufgekochten Themen wurden von Breitbart übernommen. Vor allem aber die Mob-Taktik, mit der sich Informationen, auch oder vor allem falsche, über soziale Netzwerke verbreiten. Die Mob-Taktik, geil. Lassen. Aber Breitbart steht auch personell in der Tradition von Gamergate, vor allem in der Person von Milo Yiannopoulos, einem der exponiertesten Hetzer während Gamergate. Dieser Hetzer. Frech. Hetzer. Der Julius Streicher von Gamergate. Einem der exponiertesten Hetzer. Oh Mann, ey. Er wurde jüngst von Trumps designiertem Stabschef über den Klee gelobt. Von Twitter war ja nur perfekter Arbeitgeber, du Wurst. Eieiei. Dann gesperrt worden wegen rassistischer Hetze. Mr. President! Oh, shit! Ah, I fucked it. Ich glaube, das war der beste Kommentar zu dem komischen. Fasst du zusammen, ne? Oh, shit. Also, Milo wurde gebannt wegen rassistischer Hetze. Also nicht mal Twitters offizielle Stellungnahme hat gemeint, dass es rassistische Hetze war. War es nicht rassistisch gegen Leslie Jones? Irgendwie? Ja, nee, aber Twitter offiziell hat gesagt, weil er halt irgendwie hier Leute aufgestachelt hat, die zu beleidigen. Ja, targeted abuse, die alte Nummer halt. Wobei Leslie Jones dasselbe auch gemacht hat, also. Naja. Ja, aber ich finde es schon krass. Ich meine, 6,5 Minuten. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de. Dass der kommt vielleicht noch irgendwie was verbrochen hat oder so. Aber die Schweine verstecken sich. Ja, das ist echt krass. Man lädt halt einen moralisch New Games-Journalisten ein, der dann über eine Bewegung redet, in der er verstrickt war, ja, im negativen Sinn, und der soll dann eine Aussage darüber machen. Weißt du, was ist denn das für ein Blödsinn? Also ganz ehrlich, ich glaube, wer auch immer da hingefahren ist nach Amerika, um mit denen zu interviewen, der kannt sich da aus und der gehört auch zu einer bestimmten Sparte und wollte es so hinstellen. Bestimmt über Skype gewesen oder so. Ich weiß nicht, ob die da wirklich hingefahren sind, weil du kannst ja über Skype, kannst du auch Leute interviewen. Also ein Audio-Feature, das merkt ja keiner. Ja, ja, klar. Für so eine lässige Stimme kannst du schon ruhig dahin fahren. Schuld daran Gamergate? Hä, was? 2017 steht bei mir am PC. Ach ja, hier steht auch ein Name. Nee, das nicht das, was jetzt klar. Hier steht Tobias Novak unter dem Ding drunter. Ich habe das noch offen hier. Ah, cool. Der Name sagt mir irgendwas. Ja, mir auch. Ich weiß noch nicht. Ja, ja, den hatte ich letztens schon mal mit einem Artikel, oder? Nee, Moment mal, es gibt einen Novak bei der Heise. Ich weiß nicht, ob das der gleiche ist. Ich google mal gucken. Aber ich finde es interessant, dass es hier, das war ein Link aus dem Artikel von eben. Das ist original Flashback aus dem Oktober 2014. Mit dem Herrn Graf von der GameStar. Und lustigerweise hat der Herr Graf von der GameStar ja auch ein Video gemacht zum Thema PewDiePie. Und er ist nicht einverstanden damit, was PewDiePie macht, weil das normalisiert Antisemitismus. Ja, ja. Und das kann ganz schrecklich werden. Und ja, das ist halt der Typ. Das Geile war, ich habe da auch einen Kommentar drunter geschrieben. Der Doktorand hat sie vorhin geteilt. Er sagt ja einfach so, das normalisiert alles. Punkt. Der gibt ja nicht mal eine Begründung oder sowas. Und ich finde, das ist genau der falsche Weg. Der mystifiziert das einfach nur, weißt? Und ich meine, das ist ja wie mit dem Buch Mein Kampf, weißt? Da, nachdem die Rechte abgelaufen sind, haben auch alle gesagt, oh, das dürfen wir nicht verbreiten, nicht verbreiten. Der Freistaat Bayern darf die Lizenz nicht weitergeben oder alles daran tun, dass das nicht mehr gedruckt wird. Weißt du, und die Leute, ich weiß gar nicht, was ist denn dem Problem, dass auch, dass es halt auch Leute gibt, die sowas mit Humor irgendwie entgegentreten, weißt? Vor allem, weil er überhaupt nicht erwähnt hat, dass er, dass PewDiePie ja als Nazi und Rechtsradikaler dargestellt wurde, weißt? Subtil, aber es wurde immer hingestellt. Und darauf geht er halt gar nicht ein. Ja, ich habe leider mal, also ich habe große Stücke auf den Herrn Graf gehalten. Der hat ja auch am Anfang von Gamergate durchaus versucht, beide Seiten zu sehen und so, aber das klingt für mich, als hätten sie ihn lang genug bearbeitet. Und er glaubt das jetzt einfach, das normalisiert das. Ja, ja, das habe ich jetzt schon so oft gehört. Weißt du, was ich einfach glaube? Da hat sich das Video vom Wall Street Journal angeguckt und die New York Times und was weiß ich und hat das Video von PewDiePie gesehen und jetzt hat er sich seine Meinung draus gemacht. Das ist fertig, weißt du? Ja, es ist auch von dem Gerede her, es ist fast identisch zu den, also sind alle Talking Points dabei eigentlich. Ja, er sagt ja nichts Neues. Das ist ja gar nichts. Und er begründet es ja nicht mal. Das wird dann noch so quasi die Analyse von ihm da drin ist dann so, ja, wir danken ihm dafür, dass er diese super tolle Sache jetzt angestoßen hat, damit wir uns jetzt Gedanken darüber machen können, ob man den Leuten finanziell jetzt schaden müsste, wenn die irgendwas, irgendwelche Witze erzählen, die uns nicht gefallen. Ja, ich meine, der Grund, ich meine, wenn man mal, ich denke mal, der geht wirklich davon aus, dass PewDiePie einfach so dumme Nazi-Witze gemacht hat, weißt, und dann hat das Wall Street Journal gesagt, hey, guck mal, der macht Nazi-Witze. Und dann hat er sozusagen den Deal mit YouTube Red der Serie verloren und so weiter. Und das halt auch Maker Studios von dem abgelassen haben. Das ist, glaub ich, so sein Wissen. Weißt? Das ist sein Wissen. Aber dass da halt noch viel mehr darunter steckt, das hat er irgendwie nicht gecheckt. Vor allem witzigerweise, wenn man sich das Video von Ethan Klein anguckt von H3 Productions, der selber gesagt hat, sag mal, die Leute, die sich nicht angesprochen fühlen, er ist ja selber Jude, regen sich drüber auf, ja, die selber keine Juden sind, weißt? Das ist halt ein Stellvertreterdiskurs. Naja, wie alles aus der Social Justice Warrior-Ecke. Das ist, die sind doch alle selber nicht behindert oder trans oder. Ich meine, natürlich, weißt du, du guck, es ist ja nicht so, dass wenn du nicht zu der Gruppe gehörst, was weiß ich, wenn irgendein AfDler oder was weiß ich, irgendwie scheiß Blabla sagt oder irgendein Nazi, natürlich kannst du dann als Deutscher irgendwas sagen. Aber weißt, ich finde so, wenn es um, man fühlt sich beleidigt, weil das einer so im humoristischen Kontext benutzt, da geht es halt schon eher darum, fühlt sich die Gruppe dadurch diskriminiert, weißt? Hm. Und so wie es aussieht, die meisten halt nicht. Das ist ja der Witz bei der ganzen Sache. Ja, aber das ist Social Justice, okay? Die setzen sich für Minderheiten ein, obwohl diese Minderheiten wahrscheinlich einfach sich selbst nicht als Minderheiten identifizieren und deswegen auch überhaupt nicht oder irgendwie andere Gedanken im Kopf haben, andere Probleme, die wichtiger sind, ja. Und ja, dann hast du halt einfach diese White Knights, die dann da rumstehen und sagen, ja, aber die Juden. Ja, aber die Minderheiten. Und so ist ja noch egal. Ja, vor allem können sie ja auch mit rechts auf PewDiePie eindreschen und mit links auf Israel, da haben die kein Problem. Ja, das ist der Witz, genau. Ich sehe da ganz komische Parallelen, gerade mit dieser Gamergate-Sache damals, weil damals war denen ihre Taktik ja eigentlich nur auch, dass die großen Medien diesen, was weiß ich, immer wieder das gleiche Narrativ verkauft haben und letztendlich nur auf so einen Kulturpessimismus gehofft haben. Weißt du, oh, Gamer, die sind ganz komisch und bla bla bla. Und jetzt haben wir halt das Gleiche. Irgendein Gamer, dann zeigt man ein Video von dem, wo er rumschreit und sowas, weißt, von seinen Videos, weißt, wenn er halt zockt oder Amnesia spielt oder sowas. Und dann wird halt, weißt du, und dann wird den Leuten so vermittelt, ja, das ist irgendein Zocker, das ist halt dumm, was er macht, aber er ist halt reich dadurch. Jetzt ist er so naiv und macht Judenwitze. Aha, der muss das jetzt auch verstehen. Das ist ja der Hintergrund, in dem sich alles bewegt. Kleingeistiger Scheiß. Wenn wir alle Komödien streichen, von denen sich jemand in irgendeiner Form betroffen fühlen kann, was machen wir dann noch? Worüber dürfen wir dann noch lachen? Zum Kotzen, echt. Nur ein Konstrukt und muss zerstört werden. über das kaputte Herz von Donald Trump, darüber, dass Anschläge auf ihn verübt werden. Gute Satire, endlich gut gemacht. Nee, der hat ja nicht gesagt, dass das gute Satire ist. Der hat nur gesagt, dass gute Satire schwer ist. Das ist ganz gefährlich, so gute Satire zu machen. Ach so. Und das ist ja dann die gute Satire. Ja, okay, ja, dann verstehe ich das. Ich meine, der Mann hat es ja gesagt, der ist ja Experte, also muss er wissen. Ja, und alle Gamer lieben ihn, von daher. Na. Wo war denn das mit der Satire? War das auch ein Zitat? Direkt unter Gamergate, oder? Stand überhaupt mit Satire? Das war so eher am Ende so, glaube ich. Ja, das hat er ja in dem Feature eben gesagt. Aber die einen satirischen, zeitgeschichtlichen Kommentar. Kannst du auch einfach auf der Seite suchen mit Steuerung F. Ach, ich bin altmodisch. Das wäre zwar einfach. Da, hier, genau. Wir sind doch kein Ponyhof hier, wir machen das schwer. Auf einen satirischen Zweck über die politische Wirksamkeit kann man streiten, es ist leicht, sich über jemanden lustig zu machen, aber gute Satire zu schreiben ist eine hohe, Okay. Die Aussage ist ja okay, aber ich weiß jetzt nicht, Satire und Surgeon Simulator, so haha, jetzt steckt man halt Donald Trump rein, weißt du, ich denke mir so, wenn es nicht Donald Trump gewesen wäre, sondern Ted Cruz, dann wäre es halt Ted Cruz gewesen. Was ist mit einer Angela Merkel-Version? Ich wollte gerade sagen, Anita Sarkeesian. Das kann man dann total progressiv machen, so mit Brustreduktion oder so. Hirnchirurgie. Weißt, vor allem das Komische ist ja, gerade in diesen ganzen Spielen, weißt du, wie heißt denn das da, wo Donald Trump da abgeknallt wird und man den Bodyguard spielt oder sowas. Das fanden die meisten Gamer witzig, aber es wird immer wieder gesagt, dass irgendwie voll viele Gamer Trump-Supporter und Alt-Right sind. Die müssten das doch total scheiße finden. Die Argumentation macht gar keinen Sinn. Was aus welchen Konklusionen? Der lebt so, weiß nicht, der nimmt sich einzelne Sachen raus, redet mal über das Thema, weißt du, Satire und Surgeon Simulator kann funktionieren und sowas. Weißt, aber da regt sich anscheinend keiner auf und dann sagt er, alle sind Trump-Supporter und so. Das blick ich gar nicht. Ja, die sagen, es gehört alles zusammen. Und die Personalien überschneiden sich und die Taktiken überschneiden sich und alles ist eins. Aufstehen gegen Gewalt an Frauen! Also weg vom Laptop. Was mit den Leuten, die nicht stehen können? Das ist sehr ableistisch. Ja, also wenn ihr glaubt, wir hätten den Tiefpunkt, was journalistische Ergüsse angeht, schon erreicht. Es gibt immer noch Christopher Scholz und den Freitag. Der Mann ist Literatur- und Kulturwissenschaftler, er lebt und promoviert in Berlin. Ne? Und der kann sich's leisten, hier mal einen echt super Artikel zu schreiben, Aufstehen gegen Gewalt. Am 14. Februar, Valentinstag, gehen weltweit Menschen auf die Straße, um gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren. Noch immer mit gutem Grund. Und er wird uns das jetzt gleich statistisch untermauern, warum das so ist, wenn ich hier mich auf meinem Bildschirm zurechtgefunden habe. Ne. Eine von drei Frauen auf der Welt wird in ihrem Leben statistisch gesehen Gewalt angetan. Davon geht zumindest eine Schätzung der Vereinten Nationen aus. Großartig, oder? Eine von fünf Frauen wird wahrscheinlich Opfer einer Vergewaltigung. Ja, die Vereinten Nationen Frauenorganisation wahrscheinlich. Das sind die, die den Bericht da zurückziehen mussten. Ja, ich meine, selbst wenn das stimmt, wie steht das in Relation jetzt zu Männern so? Nee, es sieht einfach schon an sich so aus, als würden die einfach nur diese Zahlen einfach runterrattern, als wären das schon Fakten, ohne irgendwie Nachweise. Mhm. Ich meine, das kann ja die genau. Die ursprüngliche irgendwie Studie, die da irgendwie das vermutet oder das aussagt, ja, dann müsste man ja anfangen, aber nee. Jede dritte Frau. Bei Gewalt ist ja auch die Qualität sehr entscheidend, also ich sag mal, Schubsen oder sowas sicherlich auch Wird bei vielen mit einberechnet. Bei diesen EU-Barometer-Studien wird sowas im Streit den Partner schubsen. Wird das eingerechnet? Was ist mit sexistischen Witzen? Die tragen nämlich auch dazu bei, Leute. Das trägt zur Vergewaltigung bei. Worte sind Gewalt, das wissen wir ja wohl alle. Ja, ich normalisiere das auf jeden Fall. Weißt, was mich wieder drauf aufregt, ich will da jetzt nicht zu viel Luft rausnehmen, aber weißt so, die erste Weltmenschen, ich meine, die sind in der Statistik wahrscheinlich so gut wie gar nicht drin. Weißt, es gibt halt Länder, gerade da, wo meine Eltern herkommen, aus Albanien und sowas, da ist das normal, weißt. Und die werden natürlich auch mit reingenommen. Und die benutzen ja, weißt du, und die stehen ja nicht unbedingt dauernd in Solidarität für diese Frauen, sondern beziehen sich ja immer mit ein und sagen dann immer, guck mal diese Statistik an, weil 10.000 Kilometer weiter irgendeine Frau halt dauernd verprügelt wird, deswegen braucht man eine, keine Ahnung, Frauenquote oder mehr Frauen in Videospielen oder sowas, weißt du. Ja. Die Sache ist, ich meine letztens gelesen zu haben, mehrere Artikel, dass fast die Hälfte der Opfer von Ehrenmorden Männer sind. Okay. Meine ich letztens gelesen zu haben. Das sind dann halt nicht frauenspezifische Dingens. Gucken, ob ich das noch finde. Ich habe sowas auch gehört irgendwann vor kurzem. Aber hier, Sally, da kriegst du doch gleich erzählt, wie es ist. Als würde sowas nur in fernen Ländern mit fremden barbarischen Sitten geschehen. Oder was erst mit Flüchtlingen. Ach, wisst ihr noch, damals, jedes Jahr in Köln gab es immer die Probleme mit diesen, mit diesem Taha-Rusch-Übergriffen von den Bayern, die extra nach Köln gegangen sind, weißt, die aus Oberbayern. Dabei ist Gewalt gegen Frauen auch Teil unserer Kultur und zeigt sich nicht nur vielleicht in der eigenen Familie, beim deutschen Nachbarn, der seine Frau schlägt durch sexuelle Übergriffe in Clubs oder auf der Straße, sondern auch in unserem Sprechen, Handeln, unserer Politik und unseren Witzen. Warum jetzt die Relativierung? Weißt du, aber warum wieder die Relativierung? Ich verstehe das gar nicht. Ja, natürlich kommt es auch bei Deutschen vor, aber ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass es viel, viel seltener vorkommt. Ja, es ist die Intersektionalitätstheorie, die da reingreift. So das übliche, die Rape-Culture wurde nicht importiert, die war schon immer da. Ja, und weil die AfD sagt es ja, also dürfen wir das nicht bejahen. Was wie mit dem Bill Maher und Milo auftritt. Er hat ihm zugestimmt. Oh, aber überleg mal, unsere Politik ist Gewalt gegen Frauen. Da muss man sich mal reintun. Also als Politiker würde ich denen jetzt eins auf Finger geben. Also, unser Atmen ist vielleicht auch sexistisch, weil Frauen könnten den Sauerstoff dringender brauchen als wir. Also ja, es gab ja mal so Artikel zu dem Thema, dass Gasausschreitungen so einfach nur pupsen halt, ja. Schon auch so eine unterdrückende Sache ist, weil Männer einfach lauter pupsen. Ja, und ich sag mal so, atmen, ne? Männer haben ja ein höheres Lungenvolumen, von daher. Ja, Männer unterdrücken Frauen auch beim Pupsen, weil Männer lauter pupsen. Ja. Das ist Gewalt. Das ist Gewalt. Also, Männer existieren, das ist schon genug. Wenn du dann noch einen Witz machst über das Pupsen, dann ist gleich doppelte Gewalt. Was ist, wenn ein jüdischer Mann pupst? Was macht man dann? Ich meine, das ist Gas, aber der Witz dazu ist antisemitisch, aber es kommt drauf an. Wenn du Journalist bist und in GEMA-Kreisen beliebt, dann darfst du auch einen Witz drüber machen. Das ist natürlich, erstmal so ein Progressive Stack rausholen und schauen, wo man steht. Ich meine, guck dir mal den Artikel an, wie gefällig der geschrieben ist, immer mit so Fragen, denen sich eigentlich nie beschäftigen möchten, mit Rape Culture meinen, diesen Begriff als unnötige Aufregung. Ne. Sag mal, bist du eigentlich dumm, dass die sich nur so umsonst aufregen? Sie unterstützen durch ihren Humor, ihr Sprechen und ihr Verhalten eine Kultur, die den erzwungenen Sex mit Frauen normalisiert und rechtfertigt. Fragezeichen. Also ihr könnt nicht behaupten, dass ich Stuss schreibe. Ich frage mich ja nur, ob das so ist. Hm. Ja, aber diese Art von Argumentation ist heißt begging the question. Ja, wenn die Antwort schon in der Frage impliziert ist. Ich möchte mal darauf hinweisen, es sollte in dem Artikel eigentlich um Gewalt gehen. Jetzt geht es schon seit mehreren Absätzen nur noch um Worte. Ne? Ja. Ja, aber Worte sind Gewalt. Komm mit der Zeit, Alter. Es ist 2017, bald ist 2018, dann ist 2019. Und so dann ist Anita Sarkeesian bei der UN. Sorry, Alter, Weiß ist so ein Dreck. Die Dokus sind geil, waren aber auch mal besser. Aber dieser normale Weiß-Lifestyle-Ding, gerade der Deutsche, der ist ja noch viel schlimmer als der Amerikanische. Ich wollte es nur kurz hier zusammenfassen. Also es geht um einen Anmachartikel und dann stellt er sich vor, wie das Forum sein könnte. Dann sagt er, reingelegt. Reingelegt. Nein, stattdessen kommentieren größtenteils junge Männer in einem Anmachforum. Unglaublich. Die recherchiert und auswendig gelernte Anmachsprüche vorschlagen. Ach, echt. Doofe Leute gibt's. Ja. Vor allem im Internet, vor allem auf Dating-Seiten. Vor allem ist jeder eingeprägte Anmachspruch ein auswendig gelernter Anmachspruch. Also, willst du mich heiraten oder willst du gleich blasen? Ey, Praline, Bock auf eine Füllung. Ja. Mein Blasebalg für den Kamin ist kaputt, komm du doch vorbei. Ey, Schnitte schon belegt. Ach Leute, ey, das ist ja richtig Misogynie hier, was soll denn das? Misogynie. Du bist halt bei den Profis hier. Ich habe gehört, es gibt auch personelle Überschneidungen zwischen diesen Streams und Gamergate. Gerücht. Riecht der Lappen nach Chloroform? Das ist natürlich das, also... Digga, das ist das so, als würde man jetzt einen Deine-Mutter-Witz reinschreiben als Beispiel für Frauenhass, okay? Ja, echt. Riecht der Lappen nach Chloroform, Alter. Das ist eigentlich so witzig. Das ist schon so. Das ist ja auch schon wieder so ein Ding, genau wie dieser PewDiePie-Sache, wo das Wall Street Journal quasi das Gleiche macht, was sie ihm vorwerfen. Also das halt eben zeigen, so das macht er hier und das sind irgendwie die Witze, die er gemacht hat. Das ist antisemitisch und alle Leute das normalisieren und so. Theoretisch könnte man auch sagen, so jetzt habe ich hier aber in diesem Artikel hier, habe ich hier diesen Spruch gelesen, riecht der Lappen nach Chloroform. Und das normalisiert jetzt hier in meinem Hirn irgendwie die Gewalt gegen Frauen. Aber das ist ja die gleiche Logik. Oder trifft das dann nur wieder auf die Leute, die der Freitag-Artikel lesen, nicht zu? Nur so der die sind ja klug genug, um das zu kennen. Die ganzen super Journalisten alle nicht betrifft, aber alle anderen, denen verdreht er komplettes Gehirn. Das ist einfach nur ein moralisierender Text, mehr nicht, weißt. So, hey, wenn du das nicht schlimm findest, was ich nicht schlimm finde, dann bist du ein Sexist, ein Rassist oder was auch immer. Aber warum steht sowas im Freitag? Also in einem Blatt, das gedruckt wird sogar. Also, ja, geh mal ganz hoch, was steht denn da unter was von der Rubrik ist denn der Artikel? Auch für Block oder Satire. So. Ja, Block. Fake News und wir wurden alle verarscht. Okay, komm. Also ich finde... Aber okay. Ey, auf der anderen Seite Literatur- und Kulturwissenschaftler, dafür ist der Stil unterirdisch. Einfach. Ja, allein mal, diese Überraschung. Guck dir mal die Prüfungsordnung an, was man da machen muss. Da musst du echt nicht klug sein, um so ein Studium abzuschließen. Aber macht doch seinen Doktor. Wenn ihr was zu 1 Billion Rising sehen wollt, also hier in Heidelberg, ich habe davon nur peripher was mitbekommen, aber habe dann einfach gegoogelt und ziemlich schnell einen Artikel zugefunden. Habe ich da jetzt bei uns jetzt noch in den Chat reingepackt, aber ja, egal. Wenn wir es machen wollen, können wir es noch später. Ist auf jeden Fall seltsam. Ich lasse das einfach auf euch wirken, oder? Und wo ist der Unterschied zwischen Frauen und Tieren? Ich meine, Menschen sind Tiere, also... Frauen und Hunde und Katzen werden gleich eingezogen, wenn der Krieg ausbricht, weißt du? Los, Bello, wirf die Granate in den Schützengraben. Wuff, wuff. Der Mensch als Bestie, wunderbar. Ja, aber ich glaube, das war nur die Überschrift, die hier wirklich... spannend war, oder? Ja, das wurde uns von einem Zuschauer zugeschickt, weil wir über, wie war das, ein Beispiel für, woran man Fake News erkennt, war ja irgendwie, dass da Tiere irgendwie gerettet werden oder so. Aber hier geht es ja eher um, also vom Bild her würde ich sagen, da kommt jede Rettung zu spät. Aber gut. Achso, ich dachte zuerst, das wäre ein eingewickelter Tannenbaum. Ja, ich dachte auch, das wäre ein Tannenbaum. Ich glaube, es ist ein Wildschwein, oder? Aber das. Ja, aber ein Wildschwein in Blau-Rot? Ich glaube, es ist das Haha. Man müsste hier vorne noch so eine Magerkappe anbauen. Mager. Es ist auch einfach ein White Rider. Ich weiß, wer sich gerade an die Arbeit macht. Und ein Logo von den Identitären. Viele Grüße an Ed Small, a Real Small Price. Und schön Kotaku lesen. Und danke für die vielen lustigen Sachen. Und das hier kam auch von dem gleichen Zuschauer. Da geht es um diese Mitorganisatorin von dem Women's March. Die im Knast war. Genau, die im Knast war, weil sie einen Mann aufs perfideste gefoltert hat. Über 2 Wochen, glaube ich. Gefoltert und dann umgebracht. Ja. Und die Frau ist jetzt bei diesem Pussyhut-Marsch halt eine von den Ehrengästen gewesen, praktisch. Muss man sich mal vorstellen. Weißt, ich irgendwie so in meinem Kopf, da habe ich so einen Zusammenprall, so Prinzipiensachen und so, weil ich meine, ihr denkt es bestimmt auch, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber weißt du, ich habe auch ein bisschen recherchiert wegen ihr und so eine Stellungnahme dazu oder ob sie das bereut oder irgendwie sowas, habe ich nichts gefunden. Und das finde ich dann halt komisch, weißt? Ja, also weißt. Mal kurz nachgeguckt. Also ich habe wirklich nicht lange gesucht, muss ich dazu sagen. Aber ich habe auch keine Sache in der Richtung gefunden, ob sie das nachträglich bereut oder nicht. Es klang mehr so, als wenn sie das eigentlich gut findet. Aber ich hoffe, dass ich widerlegt werde. Ja, sie sagt, sie wiederholt ja dann auch immer in ihren Reden. Hallo, ich bin, was weiß ich, war für über 20 Jahre die Nummer 08-45, also ihre Gefängnisnummer. Weißt du, das sagt sie ja immer. Das benutzt sie ja auch. Mir kommen gleich die Tränen. Aber ich denke mir halt auch so, ja, schön für dich, für was warst du da drin? Ja, ich war auch die Nummer so und so viel, das war meine Musterung. Ich hatte nichts verbrochen und musste da trotzdem hin. Ja. Aber halt zusammen mit dieser anderen Tante, die Scharia für eine gute Sache hält, Herr Linda, zumindest für einzelne Staaten, ja, haben sie schon gute Leute zusammengebracht da. Ja. Ja, und dann die eine, die das gleich das Weiße Haus stürmen wollte hier, Madonna. In die Luft sprengen. In die Luft sprengen. Ja, stürmen geht doch gar nicht. Das ist moralisch verwerflich. Meinetwegen auch in die Luft sprengen. Mit Biosprengstoff. Aber ich glaube auf jeden Fall, die Frau da, die ist bei Männerrechtlern total beliebt. Genauso beliebt wie Jason Grayson bei Gamer. Sie schreibt für eine unter Maskulisten viel geschätzte Zeitung. Ganz sicher. Der besten Satire-Zeitung überhaupt. Aber ich meine, wenn man sich es andersrum vorstellen würde, ja, du hast eine Männerrechtsbewegung und da ist jemand, der vor 20 Jahren seine Frau bestialisch umgebracht hat. Witze. Wir haben uns gerade vor ein paar Minuten über Witze unterhalten, dass die Gewalt sind. Ja, ja, aber das wäre doch sofort Munition. Also. Wir unterhalten uns praktisch jede Woche darüber, welche Leute man irgendwie, mit denen man gar nicht reden darf und was das für furchtbare White Supremacists sind und dass sie unter einer Decke stecken mit den allerschlimmsten Belästigern und weiß der Teufel nicht wie was. Die Männerrechtsbewegung wird in Deutschland ja auch regelmäßig mit Anders Breivik in Verbindung gebracht, weil der sich halt auch antifeministisch geäußert hat. Ist halt, oder mit diesem Kachelmann. Ach, der Frauen Gewalt angetan hat. Bei White Supremacy kann ich eigentlich jetzt hierzu übergehen, wa? Oha. Blonder und blauäugiger geht's doch kaum, oder? Ha? Na, blau sind die nicht, aber wollen wir mal drüber hinwegsehen, wa? Ja, das ist vor allen Dingen, da sehen wir mal den Blick in den Kaninchenbau von Frau Schröder. Also ich hatte ihr irgendwann mal bei Twitter geschrieben, ob sie schon mal was vom Voodoo-Modell gehört hat. Da hat sie mir leider nie drauf geantwortet. Das würde mich auch echt mal interessieren, ob das in ihrer Zeit als Familienministerin da auch schon irgendwie alle Nase lang von irgendwelchen Leuten irgendwie angekommen ist. Also ja. Das ist ja dieses Toulouse-Gewaltmodell, was irgendwie sagt, dass die Frauen immer unterdrückt sind und die Männer immer die Unterdrücker sind. Ich habe da eine ganz komische Diskussion gesehen auf Twitter zu der Christina Schröder, weil irgendeiner geschrieben hat, die ist rechts oder sowas, ja. Weißt du, wo ich mir so denke, Alter, wer ist denn jetzt alles rechts? Fick dich. Alle Leute sind rechts. Und dann hat er irgendwie gemeint, sind sie für Gleichberechtigung oder für was ist das andere Wort? Stellung. Gleichstellung. Und dann sagt es halt irgendwie so, ich bin schon immer für Gleichberechtigung. Aha, sie ist für Gleichberechtigung, aber nicht für das andere. Die ist böse. Weil sie will es nur auf dem Papier sehen, das ist Gleichberechtigung und die Gleichstellung, das will sie nicht. Weißt du, ich denke mir auch so, sag mal, das goldene Verbalwaage wieder. So ein Idiot, ey. Ja, und das Tollste ist vor allen Dingen dieser Spruch, der ja auch zum Titel unseres heutigen Streams geworden ist. Dieses, sie müssen, wie war das? Sie müssen bitte empörter sein. Genau. Weil das ist irgendwie scheinbar der Hauptzweck des Familienministeriums, sich zu empören. Ja, aber sie schreibt danach hier, also dieser Artikel hat Hand und Fuß. Ist halt das, was wir auch immer sagen. Qualifikation und dass halt der Markt das auch regelt und dass die Frauen halt andere Ansprüche und andere Vorlieben haben. Verzicht auf Geld, auf mehr Geld bringt mehr Zeit und persönlichen Freiraum. Ach was. Ach komm. Das hat Vorteile? Leck mich am Arsch. Nein, kann gar nicht. Wie, die Frauen haben da was von? Da bin ich dagegen, als echter Frau. Wir haben das Privileg, in einer kapitalistischen Gesellschaft auf Geld zu verzichten? Nein. Sperrt genau. Die Frauen auf der Arbeit rein ein. Wir wollen Gleichberechtigung. Weißt du, und das ist halt so ihr liberales Bild und das checken halt viele nicht. Und das hat, glaube ich, auch der Typ mit der Gleichstellung nicht gecheckt. Dass wenn die Politik sich aktiv juristisch einmischt in die Willensentscheidung von Menschen, berufliche, das wird halt sehr schwierig. Also ich finde das schon ein bisschen krass. Warum? Das war bei uns früher auch so. Jeder ist das geworden, was er verdient hat. Gleichstellungspolitik ist eine autoritäre Politik, machen wir uns nichts vor. Keiner war arbeitslos. Kein einziger. Jawohl. Das war das Paradies, glaube ich. Ne? Und gerade bei dem Tweet, das sie gemacht hat, so diese 2% oder 8% oder je nachdem, welche Statistik man reinzieht, die man noch nicht sagen kann, woran das liegt, diese Diskrepanz, da haben die Leute die auch fast nur drunter beleidigt und sie halt irgendwie als rechts dargestellt, anstatt irgendwelche Argumente zu bringen. Und dann denke ich mir auch, sag mal, ihr seid genauso dumm wie die Rechten einfach, weißt du? Du bist rechts, ist doch ein Argument. Und soll ich dir mal was sagen? Kürzlich gab es ja so eine, wieder was vom Bundesministerium für Feministen zum Gender Pay Gap. Und da gab es halt, also da habe ich dann halt mir mal deren Quellen da angeguckt und da drin stand dann halt, dass die verbliebenen 7% erklärbar wären, zum Beispiel durch Gehaltsverhandlungen, möglicherweise, die sind nicht mit eingerechnet worden, die sind erklärbar durch Erwerbsunterbrechungen, möglicherweise, aha, die sind auch nicht mit eingerechnet worden und Erziehungszeiten, weil die sind auch nicht mit einberechnet worden. Ja, und ich würde sagen, die Sachen machen ganz schön viel aus. Ja, aber es ist ja noch nicht mal so, dass Frau Schwesig so einen Kram leugnet. Sondern die setzt sich dann halt in ihre PK und sagt, ich lasse mich aber nicht damit zufriedenstellen, dass die Leute sagen, dass Frauen nicht richtig verhandeln können. Ja dann sollen wir laufen für dich. Reality is knocking on a door. Wir könnten doch dann jeder Frau einen männlichen Verhandlungscoach zur Seite stellen. So, mansplained dann für sie. Wenn sie zu confused ist. Ich meine, einerseits kann man ja schon sagen, da hatte ich auch eine Diskussion mit dem Doktorand, weißt du, und das ist schon so ein God of the Gaps-Argument, weißt du, das die Leute ja bringen, so, aha, da haben wir ja Diskriminierung und so. Ich finde aber, ganz ehrlich, es gibt schon Arschloch-Leute auf der Welt und ich bin mir schon sicher, dass da teilweise was mit Diskriminierung drin ist. Lass es 0,1% sein, wenn überhaupt. Aber wichtig ist halt erstmal, das muss halt so, wie die Frau Schröder macht, einfach sagt, wir brauchen die Fakten, davor können wir nichts sagen. Ja. Ist richtig. Jo. Also ich meine, ich kenne aus meinem Familienkreis, also meine Cousine zum Beispiel, die hat mir mal erzählt, dass sie einen Job nicht bekommen hat und ihr wurde direkt gesagt, ja, du bist noch jung, du bist recht hübsch, du könntest schwanger werden, machen wir nicht. Ne? Hallo Five. ganz ehrlich, da geht mir... Dann waren die aber schön doof, weil das... Ja aber da musst du ja auch beweisen, ne? Die Beweismöglichkeit ist nicht da. Ja, keine Ahnung, also ich kenne jemanden, der sich als Jurist beworben hat bei einer Kanzlei und die meinten, nee, wir wollen lieber eine Frau und da hat er die verklagt. Das hat auf jeden Fall geklappt. Ja. So, darum geht's. Muss nur frech genug sein. Kommen wir jetzt zu den Notizen aus der Provinz. Zeig noch mal kurz den Tweet von mir, den ich gerade in den Chat gepackt habe. Geil, okay. Ostmarsch. Das ist ein Dingens bei Skyrim. Ostmarsch? So viel Werbung für Lindner-Geschäfte hier heute. Nur noch Geld. Oh, Fabio, wow. Lenk mich nicht ab. Ich muss hier versuchen, zu arbeiten. Ich zu denken und... Wir brauchen klicken. Eine Webcam für Five. Der muss auch in den Chat kommen. Das fand ich nämlich auch lustig, nochmal zum Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung und so. Dieser Tweet hier vom Bundesministerium für Frauen. Von ARD und ZDF werden zu 80% von Männern gemacht. Auch hier brauchen wir mehr Gleichberechtigung. Da dachte ich, die dürfen das nicht. Ach, aber das hat das BMFSJ wahrscheinlich nicht verstanden. Nee, wahrscheinlich nicht. Informiert die Frage, ob die illegal hergestellt werden. Bist du hier geblockt von denen? Kein nee. Fernsehfilm ist illegal. Boah, Caps Lock, Chris hat plus 99 Mitteilungen, du bist fame. Nee, das bin nicht ich. Ach so. Das ist was der einblendet gerade. Ich will dich streicheln. Ja, jetzt kommen wir zu den Notizen aus der Provinz. Ja, wenn man Hannover als Provinz bezeichnen will. Mehrheitlich also, angenommen, kontrovers. Ja, in Hannover gibt es einen Bezirk, der so ein bisschen wie das Kreuzberg von Hannover ist. Also halt so das linke Viertel, und das heißt bei uns Linden. Da gibt es diesen Bezirksrat Linden, der halt lauter so lustige Ideen teilweise hat. Und dieses Mal haben sie irgendwie, scroll mal runter, irgendwie sich für den Austritt aus der NATO und was war es noch? Scroll mal runter auf den Text. Ich war gerade auf einem anderen Fenster. Mach doch sowas nicht mit mir. Genau, Abschaffung der NATO, Stopp aller Auslandseinsätze der Bundeswehr, Schluss mit Export deutscher Waffen, militärisch nutzbare Drohnen, Grenzen. Als wenn wir militärisch nutzbare Drohnen hätten, die würden wir für uns selber behalten. Ja. Ich habe mal eine Anmerkung, also unbegrenzt, Bundeswehr raus aus den Schulen. Und das war irgendwie ein Antrag von den Linken. Und was war das, ich glaube die Grünen haben dagegen gestimmt, die SPD hat dafür gestimmt. Also ganz witziges Zeug irgendwie. Also der Bezirksrat unterstützt jetzt die Auflösung der NATO. Genau. Okay. Linden schafft jetzt die NATO ab. Die kriegen ja schon den. Und wo ist der Pirat, von dem da die Rede ist, den kenne ich ganz gut. Und wo ist das nochmal? In Linden. Das ist ein Stadtteil von Hannover. Halt so das Kreuzberg von Hannover. Und dann können sie die Grenzen von Linden aufmachen, oder was? Genau. Die Grenzen von Linden in 1937. Ostermarsch. Ich habe immer Ostmarsch gelesen. Die Ostmarsch. Das kommt dann auch als nächstes. Ja, die Ostermärsche, ja. Das war ja so ein Friedensbewegungs-Christending, auf dem auch die Grünen hervorgegangen sind. Bundeswehr raus aus den Schulen! Naja, bei den Zuständen, die da herrschen, muss doch einer meine Kinder beschützen. Ey, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum da Leute so rumflennen. Die waren auch ganz oft, ich weiß gar nicht, war noch bei mir in jeder Schulklasse oder was, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum die Leute da so ausrasten. Weißt du, lass die doch labern, ihren Bullshit sagen und dann kann man am Ende mit dem Lehrer oder Lehrerin das auch mal ein bisschen besprechen, was das eigentlich heißt genau, Bundeswehr und so weiter und das mal verarbeiten. Punkt, fertig. Aber dass es so Leute gibt, die so, weißt du, diese Antimilitaristen, ey, ohne Scheiß, wenn irgendwann mal in der Zukunft Krieg ist, ey, hoffentlich verrecken die als erstes. Ey, doch. Nee, als erstes verrecken die Leute von der Bundesagentur. Ja, das ist, ich weiß nicht, wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen mit Computern hier und so und ich fand das einfach fantastisch. Also wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Also die haben 4 Jahre lang hat die Bundesagentur versucht, ihre diversen Anwendungen, die sie brauchen, um einen Arbeitslosen zu verwalten, in eine Komplettlösung zu überführen. Bisher war das so, dass die ganz viele verschiedene einzelne Programme hin und her, kein Austausch oder nur schwer und veraltete Systeme. Und jetzt sollte der große Wurf kommen, alles zusammen. 60 Millionen Euro sind ausgegeben, 60 Millionen Euro sind ausgegeben worden. Und jetzt haben sie das Ding einfach eingestampft und haben gesagt, nee, das funktioniert nicht. Unter anderem war es zum Beispiel laut diesem Artikel nicht möglich, die Kontonummer eines Leistungsbeziehers nachträglich zu ändern in dem System. Das kommt mir fast wie... Also das ist ja schon Satire eigentlich. Was ja, haben die... Gute Satire. Ich meine, die haben ja bestimmt irgendeine Firma so à la SAP-mäßig. Die machen ja sowas auch, oder? Die stellen ja nur... Nein, Software. Die haben versucht, das intern zu entwickeln. Was selber? Ja. Und haben dafür 60 Millionen Euro raus. Müssen die sowas nicht ausschreiben? Keine Ahnung. Oh Gott, dass die das selber entwickelt haben. Nur weil da steht, gab aus, weißt du nicht, dass sie es selber entwickelt haben. Intern stand irgendwo. Steuerung. Ja, auf jeden Fall ist das die bei Arbeitslosen die Bundesagentur, wenn ich bitten darf. Dann. Steht irgendwas von die unter Rabaso firmierte Projekt? Hm. Dann habe ich das übertrieben. Also okay, dann hat's. Ich dachte, das wäre intern gewesen, aber offensichtlich nicht. Aber ja, müsste man mal. Wo war es hier? Rabaso. Die haben wahrscheinlich die billigste Firma genommen, weißt. Und die haben natürlich nicht richtig arbeiten können. Und nur Scheiße gebaut, wie der BER-Flughafen, weißt du, mit den ganzen Firmen. Und dann hat man halt die Scheiße. Na? Passiert hier noch was? Oh, ist schon gelöscht, oder was? Schon weg, die Roma-Seite. Das ist das Programm. Postleitzahl und Ort. Ja, 60 Millionen. Von der Bundesagentur für Arbeit, wo die Arbeitslosen hingehen, weißt, die Geld brauchen und weitervermittelt werden, haut man 60 Millionen Euro in den Sand. Das musst du dir mal geben, ey. Ja, aber das Geld hätte man, glaube ich, gespart, wenn man die Kontonummer nicht mehr ändern kann. Ja, und wie ist es, wenn man nicht so viel Bock hat hier auf den Winter und lieber ab und zu mal Hälfte, sagen wir mal, in einem warmen Land wohnen will? Italien wäre doch schön, oder? Dann macht man das einfach so, man meldet sich in Deutschland und Italien als Asylant an und fährt dann immer schön mit dem Fernbus hin und her. Ja, läuft. Hm. Und dann wird schon mal einer von denen mit 20.000 Euro im Fernbus erwischt. Fällt einfach nichts mehr ein. Insgesamt hatten die drei 7.000 Euro, mehr als 7.000 Euro Bargeld dabei, das die Fahnder sicherstellten und an die zuständigen Sozialkassen überwiesen. Ja, war irgendwie eine dumme Idee, die Grenzen nicht vernünftig zu sichern und die Leute nicht zu identifizieren, weil das mit den Fingerabdrücken, das wissen wir jetzt schon irgendwie gut 100 Jahre oder länger. Ja, das ja ist okay, nicht so, aber ich meine, die können doch trotzdem, hätten die ja auch davor machen können, oder nicht? Hä? Naja, aber wenn du das wirklich richtig machen würdest und würdest die Leute mit einem elektronischen System die Fingerabdrücke nehmen und für jeden Scheiß musst du halt deine Hand irgendwo hinlegen, dann kommt schon raus, ob du an zwei oder drei Orten... Ach so, und die machen das gerade nicht, oder wie bei Flüchtlingen? Nee, die haben doch gesagt, sie wollen das jetzt aber machen. Also sie arbeiten dran. Herr Alder, guck mal, wenn ich zum Ausländeramt gehe oder wie es jetzt auf gutmenschenmäßig heißt, Amt für Migrationsangelegenheiten, da musste ich auch meinen Fingerabdruck immer abgeben. Weil selbst wenn ich mich wo ummelde, wenn ich umziehe, wollen die meinen Fingerabdruck haben. Ja, Albanien ist ja nicht Syrien. Ja, nee, aber ich meine, selbst bei mir machen die das. Ich meine, bei Flüchtlingen würde ich das doch dann auch machen. Das macht doch einfach Sinn. Gerade wenn die keinen Ausweis dabei haben. Ne? Aber gerade jetzt häufen sich doch diese Sachen. Hier einer mit so und so vielen Identitäten, da der nächste. Und also. Das habe ich auch nicht verstanden. Wofür haben wir den ganzen Überwachungsscheiß? Alles teuer angeschafft und dann funktioniert es nicht, wie immer. Wie mit den Drohnen, den Hubschraubern, dem ganzen wir hatten eben den Flughafen. Scheißdreck. Den Programm, damit man Kontonummer umstellen kann. Aber ich muss halt auch sagen, gerade, weißt du, diese juristischen Lücken, das nutzen ja auch teilweise, weißt du, das ist so eine Sache, die checke ich nicht ganz. Wenn so ein Unternehmen irgendwelche Steuerlücken nutzt oder keine Ahnung, dann heißt es irgendwie voll oft von Leuten, ha, das sind kluge Leute und die sparen Geld und das ist gut fürs Unternehmen. Wenn aber so Einzelpersonen das machen, weißt du, man kann jetzt moralisch davon halten, was man will. Dann heißt es immer gleich, du Schmarotzer und was weiß ich. Ich finde beides gleich scheiße. Ja, ich finde auch beides gleich scheiße. Aber weißt du, bei den einen ist es so, jetzt kriegen sie halt fast 1.000 Euro und die anderen sparen sich teilweise Millionen Euro Steuergelder, weißt du, die eigentlich zu uns zurückkommen müssten. So Arschlöcher wie Amazon und Co., Ja, da bleibt nur halt Luxemburg. Nichts, möglichst nichts bei denen oder bei McDonald's oder bei Starbucks oder so. Macht keinen Sinn. Weißt, und solche Lücken, ganz ehrlich, da muss man halt einfach gucken, dass das nicht passiert. Ich finde es halt komisch, weil ich meine, guck mal, du liest es und du denkst dir so, ja, das ist doch voll einfach. Der geht dahin, meldet sich da an, bezieht da Leistung, fährt dann runter, bezieht da Leistungen. Sag mal, wie kann man nicht darauf kommen, dass das jemand ausnutzen könnte? Weißt? Ich verstehe das nicht. Ja, guck mal, wenn du das hier liest, das ist eine Bankrotterklärung in schönen Worten. Das verhindert theoretisch die sogenannte Eurodac-Datei, eine Datenbank über alle Menschen, die Europas Grenzen ohne Erlaubnis übertreten. Wie scannen die Drohnen die, wenn die über die Grenze gehen ohne Erlaubnis? Oder wie sieht das aus? Höchstens die ihr erfasst, könnt ihr damit erfassen. Ja. Und hier, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge selbst behandelt seit vergangenem Herbst alle Flüchtlinge erkennungsdienstlich. Das haben sie ja früh gemerkt. Und gleicht Fingerabdrücke sogar mit den Sicherheitsbehörden ab. Vor einigen Tagen hat die Behördenchefin die Kommunen aufgefordert, ebenfalls Fingerabdrücke von Flüchtlingen zu nehmen. Das wird ein Spaß werden. Ja. Das ist im Endeffekt ist es nett ausgedrückt dafür, dass sie nicht so genau wissen, wie klein der Bruchteil ist, von dem sie Finger haben. Und der Blabla, der Landrat, weist darauf hin, dass der Landkreis bisher die Fingerabdrücke gar nicht erheben darf. Ja. Jeden Scheiß können wir machen. Wir können Nein heißt Nein von heute auf morgen irgendwie im Gesetz verankern, weil die Damen das so wollen. Aber wir können nicht irgendwie unbürokratisch dafür sorgen, dass die Leute von in einer Ausnahmesituation, das kann man alles befristen. Hm? Ja. Ah, ätzend. Gerade so wegen der Bundestagswahl jetzt ein paar Monaten. Stell dir mal vor, weißt, die AfD hockt dann im Bundestag, weißt. Und die haben dann schon, ich meine, die labern viel Scheiße, aber dann sagen sie zum Beispiel jetzt in der Sache, würden sie zum Beispiel vorschlagen, hey, wir müssen das einführen, dass die Fingerabdrücke abnehmen dürfen. Und dass dann alle anderen Parteien natürlich, weil sie die AfD hassen, diesen eigentlich vernünftigen Antrag einfach nur ablehnen, weil es von der AfD kommt. Weißt du, dann hast du da auch wieder Stillstand. Guck mal hier, Braunschweig, 300 Fälle, die Niedersachsen mehrere Millionen Euro gekostet haben sollen. Nur 300 Fälle kosten mehrere Millionen Euro. Dann rechnet das bitte mal hoch von dem bisschen, was da aufgetaucht ist. Und wir erinnern uns an einen der letzten Streams, wo es um die Frau ging, die das öffentlich gemacht hat, die daraufhin keinen Job mehr hatte. Ja, das war das Ding in Braunschweig. Weiter geht der Scheiß. Das war von dir, Chris? Hm. Ja, das ist auch irgendwie eine Sache, wo man denkt, meine Güte, also das ist irgendwie in einem Flüchtlingsheim, glaube ich, passiert. Und ja, da haben halt welche 8-Jährige missbraucht und der Vater wurde von der Polizei erschossen und die Täter wurden auf Bewährung freigelassen. Also der Vater wurde erschossen, weil der auf die Beschuldigten losgehen wollte mit einem Messer, glaube ich. Bitter. Ja, genau. Jugendschöffengericht, was? Jugendschöffengericht den 27-Jährigen? Wann ist das passiert? Vergangenes Jahr? Warum hat ein 27-Jähriger dann ein Jugendschöffengericht da sitzen? Ja, unter Umständen wird das halt gemacht, wenn man irgendwie meint. Also du kannst halt erwachsen. Wenn er zurückgeblieben genug ist, oder was? Ja. Ach du Scheiße. Und Moment, das Mädchen, das da, also das war ja ein Mädchen, das da misshandelt wurde, ne? Mhm. Macht das jetzt einen Unterschied, ob das ein Flüchtling ist oder nicht? Hä? Nee, also was ich meine ist, so. Oh, guck mal, die sind der Allianz Arena, die Flüchtlinge. Ich glaube nicht. Allianz Arena. Die haben sie aber um den Kopf gestellt. Ja, ich weiß, es ist schon. Allianz. Dein Kind wird vergewaltigt, dein Mann wird erschossen und am Ende kommt der Typ, der an allem schuld ist, mehr oder weniger ohne irgendwas da raus. Ich bin wirklich für Resozialisierung, aber doch nicht von Kriminellen. Also nein. Ja, doch, Mann. Auch, aber. Was? Gerade von aber, komisch. Nee, aber dann, Resozialisierung von nicht mehr Kriminellen, das ist damit gemeint. Also, so, wenn man halt seine Zeit. Ja, aber das sind die ja erst nach der Resozialisierung. Ja, es genau. Ist doch völlig verwirrend, was du da machst. Das war ein bisschen widersinnig jetzt. Ja. Are you aware of the concept of time? I'm not kidding. Are you awake? Okay. Are you woke? Wake, woke, weak. Is it safe? Are you weak? Is it safe? Ja. Ich bin dafür, dass je nachdem, wie gut die Schöffen den Namen aussprechen können, desto schlechter den aussprechen können, desto höher die Strafe ist es. Taya, wie heißt der? 10 Jahre. Sally, was ist denn das für ein Name? Ja, jetzt kommt das Wall Street Journal. Genau, der kommt mir irgendwie englisch vor. Das ist überhaupt nicht deutsch. Bist du Engländer? Sali? Salü. Zum Glück steht bei manchen Artikeln immer die Uhrzeit dran, wann sie den Artikel gepostet haben. Was ist das für ein Blödsinn? Damit du der Erste bist. Friedrich Ebert ist SPD. SPD. Ah ja. Und dieser Satz hier hat es mir besonders angetan. Was? Also Einwanderungsland hatte ich ja schon irgendwie gehört, aber transformatorische Siedlungsregion. Schauder. Also, warum ist da wieder eine Frau mit Kopftuch, Alter? Das geht mir so auf den Sack. Das ist die Putze. Ja. Aber ist doch schön, wie die Özuguts als aufgeklärte, überhaupt nicht islamistische. Wer ist die, Alter? Ja, die trägt ein Kreuz. Das ist die Migrations... Nein, Kreuz. Da ist das Migrationsbeauftragte der Bundesregierung. Ja, mit den zwei extremistischen Brüdern. Ja, es ist natürlich hier, das ist Cicero, also ist schon konservativ und es wird schon ordentlich vom Leder gezogen, aber ja, um die dahinterliegenden ideologischen Motive zu verschleiern, werden dabei alle rhetorischen Register gezogen, um Alternativlosigkeit zu suggerieren. Der Subtext dabei ist sonnenklar: Wer diese angeblichen Tatsachen nicht anerkennt, ist entweder naiv, reaktionär oder bösartig. Entsprechend werden die aktuellen Migrationsbewegungen als unabänderliche Tatsachen dargestellt. Einwanderung als ein schicksalsartiger Prozess und Deutschland als ein Land, das schon immer ein Einwanderungsland war. Dass Wanderungsbewegungen durch politische Entscheidungen erzeugt werden, Einwanderung kein Naturgesetz ist und die Flucht von Marienbad nach Regensburg doch etwas anderes als die von Damaskus nach Osnabrück, wird dabei geflissentlich übersehen. Was soll das? Also, die Özuguts, es ist immer so dieses, das hier verlangen wir von den Deutschen, dass das jetzt mal passiert, sonst, ja, alle Nazis. Oder, weiß nicht, was soll das? Ich verstehe auch nicht, was dieses Diversität, wir sind divers, so, ja, was soll denn das jetzt heißen? Weißt du, alle... Das ist auch wieder so ein politischer Kampfbegriff, den man einfach nur raushaut und dann gibt es so ein paar, die den irgendwie für sich definieren und wenn du halt so meinst, so ja, Diversität, was meinten die jetzt damit, dass da irgendwie wie in London oder so, dass die hier ihre Scharia-Gerichte haben oder so eine Scheiße. Fick dich. Hä? Das Ideal ist der entwurzelte Mensch, denn nur er ist voll funktionsfähig in der entgrenzten Welt globaler Austauschbarkeit. Keine Identität mehr, die sich auf traditionelle Dinge bezieht. Kannst dich doch über deine Sexualität identifizieren oder über deinen Headmate oder über dein Furry sein oder... Weißt du, das ist für mich genau das Gegenteil von der identitären Bewegung. Ja, so die andere Seite. Wir wollen unsere Identität und unsere Geschichte und wir wollen das geil finden und wollen nicht als Nazis beschimpft werden. Und dann gibt es halt gerade die, ja, wir sind Kosmopoliten, huhu, wir sind Weltbürger. Ich bin in Hongkong genauso zu Hause. Die sind genauso identitär. Links und rechts sind identitär, jetzt so halt. Enlightened Centrists. Aber es ist halt, es ist nicht das Gegenteil, es ist einfach nur das Spiegelbild. Wo die einen sagen, hier für die Weißen stehen wir ein, sagen die anderen, gegen die Weißen sind wir. So kann man das zusammenfassen halt. Ja, okay. Aber weißt du, ich denke mir auch nur so, sag mal, lasst mich mit eurem Scheiß in Ruhe. Weißt du, was wollen wir mit euren Drecksidentitäten immer, ey? Was haben die für Probleme? Das Ding ist, Sally, ich stimme dir schon zu. Also ich bin einfach wirklich selbst überhaupt identitär. Ich bin einfach, wer ich bin. Ich muss nicht darauf irgendwie was aufbauen. Ich meine, ich bin es schon. Ja, das ist genauso dämlich für mich, wie wenn sich Leute jetzt identifizieren mit der Körpergröße, die sie haben, oder mit der Augenfarbe, die sie haben. Ja, das macht auch kein Schwein. Ja, nur Religion und politische Richtung und so, ja, das ist ja was da hier, ja, Identität, ja. Kann man machen, braucht man aber nicht, ja. Aber, ja, also, ich verstehe es auch nicht. Ich meine, im Endeffekt spielt man damit mit solchen Sachen, umso ehrlicher und offener man das so sagt und sagt, so, das soll ja als Umsiedlungsregion jetzt umgebaut werden und so kultureller Veränderung vom Land und so, denke ich mir, ja, da spielt ihr doch direkt den politisch betrachtet, direkt in die Hände. Die propagieren das schon die ganze Zeit davor und jetzt haben die erst recht Nachweise dafür. Also super gemacht. Hä? Bleibt ein Ärgernis das deutsche Grundgesetz? Ich war, okay. Diese ja gut, Scheiße. Das meinen die zynisch. Ja, schon, aber ich finde, das hört sich aus dem Kontext so ein bisschen scheiße an. Wählen soll nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands. Ja. Und damit diese Selbstermächtigung eines ganzen Apparates mit medialem Wohlgefallen begleitet wird, regt die Studie an, die Diversitätskompetenzen von Journalisten zu stärken. Was ist Diversitätskompetenz? Neue deutsche Medienmacher. Geflüchtetenkrise, weil Flüchtlingskrise impliziert, dass die Flüchtlinge an der Krise schuld sind. Ja, wie diese Woche, als sie uns alle verkaufen wollten, 500 Flüchtlinge dringen gewaltsam über die marokkanische Grenze bei Ceuta. Flüchtlinge. Ne? Die sind aus Marokko geflohen, weil es da so schlimm war. Mhm. Die sind politisch verfolgt gewesen, alle, in Marokko. Das ist so lächerlich. Hä, hey, also, ich check das gerade nicht. Was ist der Joke jetzt, hä? Naja, die sind von, also das sind Leute, die kommen aus ganz Afrika da an diese Grenze. Ja. Und dann fliehen sie über diese Grenze. Aber sie sind ja eigentlich, sie fliehen ja aus ihrem Land. Also sie könnten so, schon lange irgendwo in Sicherheit sein. Ja. Nein, sie wollen nach Europa. Aber ja. Ich verstehe auch grundsätzlich, dass sie das wollen. Und ich sehe das ja auch menschlich. Aber dass unsere Presse dann hingeht und uns erzählt, es seien Flüchtlinge. Das, also dieses Vermischen. Ach so. Ja. Also wenn bei mir brennt und ich renne raus, ich fliehe aus meinem Haus, bin ich auch ein Flüchtling. Ja, natürlich, aber dann kannst du halt trotzdem nicht bis L.A. laufen in eine Villa in Beverly Hills und da sagen, okay, das hier würde ich jetzt gern wohnen. Ja, ich kann eh nicht so weit laufen. Also nee, es geht ja, gut. Sagen, als ob dann in Deutschland werde ich politisch verfolgt. Ja, der Orban, der ungarische Präsident da, der oder Premier, der hat doch angekündigt, praktisch den Verfolgten aus den Ländern halt, die von der Migration geplagt sind, Unterschlupf zu geben. Er hat wirklich vorgeschlagen, dann das Asylrecht zu ändern. So nach dem Motto, hier sammelt euch bei uns, Deus vult. Mhm. Ja, aber gut, ich denke, das wird schon eine Bewegung auch nach Osten geben, je nachdem, wie schlimm das alles wird. Ja. Weil da werden sich viele Leute schon denken, okay, in Polen oder Tschechien habe ich vielleicht irgendwie dann eine andere Perspektive für den Rest meines Lebens. Weißt du, mit zunehmender Globalisierung, ich meine, das ist ja auch ein Teil, warum es die Flüchtlingskrise, sage ich mal, auch in der Form gibt, weil die Leute halt auch durchs digitale Zeitalter immer mehr halt sehen, wie scheiße es bei ihnen ist und wie gut es halt woanders ist. Und wie du halt richtig gesagt hast, die kommen ja von überall her und wollen nach Europa. Weißt du, die wollen ja nicht nach Saudi-Arabien. Weißt du, können natürlich jetzt nicht, schlechtes Beispiel, aber die wollen ja auch nicht irgendwo anders hin. Die wollen nach Europa kommen. Und da ist es halt einfach langsam an der Zeit, dass man, was so Thema Aufbauhilfe und so angeht, da mal ein bisschen für Ordnung sorgt. Weil, weißt du, einerseits, na klar, du sagst ja selber, verstehst, warum die kommen. Das ist ja klar, wir haben Glück, dass wir auf die Welt gekommen sind. Aber wir können auch nicht einfach alle aufnehmen. Wer das sagt, der ist einfach nur dumm. Das geht. Wie sollen das funktionieren? Also ich finde, du bist wirklich sehr, sehr einwandererfeindlich und du bist einfach kritisch dem gegenüber und deswegen bist du jetzt ein Nazi. Heil, Ob, Armpack. Ja, bist du halt jetzt einfach. Du bist jetzt einfach ein Nazi. Heilkräuter sind so hoch. Heilkräuter. Ja, und für die Leute, die nach Saudi-Arabien fliehen wollen, wie in deinem Beispiel eben, würde ich abraten von. Ne? Hier sieht es nämlich so aus, dass die sich mit dem Mäntelchen Terrorgefahr gerade mal wieder in einem Haufen Arbeits... also es sieht wohl so aus, dass die keine Löhne bekommen haben eine gewisse Zeit lang, diese Pakistanis. Und jetzt haben die Saudis Angst vor Aufständen sozusagen oder Gewalt und dann sagen sie, nee, wir haben Angst vor Terror und dann schmeißen sie die einfach alle raus. Ja, nimm mal ein paar Nordkoreaner. Weil sie protestieren gegen die nicht gezahlten Löhne. Und sind die natürlich sind Aufrührer. Und die sind Leiter, glaube ich, gerade des UN-Menschenrechtskonzils oder so. Das ist echt witzig. Das ist so ein Witz. Hey, Saudi-Arabien hat Mekka und Medina. Um Mekka und Medina rum, um diese Städte rum, entsteht jedes Jahr zu der Wallfahrtszeit, entstehen riesige Städte aus Zelten und Kram, wo die Pilger unterkommen. Das heißt, die Infrastruktur, um da Zehntausende, Hunderttausende Flüchtlinge unterzubringen, wäre sofort vorhanden, wenn sie das wollten. Saudi-Arabien ist asozial, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das sind eigentlich die größten Xenophoben, die es, also einer der größten Xenophoben, die es halt gibt. Weißt? Dem Zusammenhang möchte ich auch noch auf das Video von Pip News hinweisen, das er heute Morgen irgendwann, glaube ich, online gestellt hat, über die Antisemitismus in der Türkei. Das ist auch... Da kannst du gleich nach Neukölln. Ein doppelzüngiger Haufen. Echt, das ist... er hat da einen Haufen Erdogan-Sachen zusammengeschnitten, wo er über Juden und Israel abgeht. Eieiei. Pip News bei YouTube. Wie ich drauf komme, ist nämlich das hier. Oberhausen, glückliches Oberhausen. Ja. Habt ihr diesen Spot gesehen? Diesen kurzen von dieser Frau, die sie auf der Straße nach der Todesstrafe gefragt haben? Der ging auf Twitter ja überall rum. Ja, das mag vielleicht jetzt irgendwie krass klingen, aber ich bin also manche Leute, ne, da ist halt schon richtig, ich bin dafür, ne? Ja, aber so hatte ich auch mit vielen Deutschen. Eine 19-Jährige, what? Ja, aber so aber das ist doch auch eine Radikalisierung. Eine 19-Jährige sollte sich nicht solche Gedanken machen. Der hat da ja auch irgendwie Wahlkampf gemacht, auch wegen diesem Präsidialsystem. Da gab es beim Spiegel, irgendwie wurden 15 Leute gefragt, weißt du, so eine Bilderreihe, und dann haben sie irgendwie ihre Meinung gesagt. Und dann waren auch irgendwie junge, so ganz junge Kinder und ganz alte, die halt so Erdogan-Fans sind, die sagen alle, ja, mit dem Präsidialsystem wird alles besser, Punkt. Mhm. Ich denke mir auch so, okay, weil... Wenn der Hitler erstmal die Möglichkeit hat, seinen Plan umzusetzen, dann stehen uns goldene Zeiten bevor, weißt du doch. Ich meine, das funktioniert immer so. Grauenhaft, echt. Allahu Akbar haben sie gerufen, habe ich gelesen. Toll. Das ist auch verstörend, wie es in der heutigen Zeit, weil wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass man jetzt die Möglichkeit hat, halt zu sehen, wie es in anderen Ländern zugeht und so, dass da überhaupt so ein Personenkult noch entstehen kann in so einem Land wie der Türkei, was ja jetzt eigentlich noch kein geschlossener Staat ist, vielleicht noch wird, aber im Moment kannst du ja auf jeden Fall noch Internetseiten aufrufen, ne? Ja, guck mal, Türken waren eh schon sehr nationalistisch, sage ich mal. Wir haben ja in Deutschland auch diese grauen Wölfe ganz stark. Das ist ja diese nationalistische Bewegung, die also wirklich nationalistisch, teilweise antisemitistisch. Und weißt, wenn du einen Türken zum Beispiel fragst, was sie von Griechenland halten, dann weißt halt gleich, Griechenland ist ein Drecksland. Aber die haben halt immer im Vergleich zu Griechenland damals, das habe ich auch ein bisschen so im Bekanntenkreis gemerkt, die waren da halt, weißt du, das ist ja so der große Gegenplayer und so der Feind, sage ich mal, gerade wenn es um EU-Beitritt geht, weil die Griechen auch immer ganz viele Steine in den Weg legen, vor allem wegen diesen scheiß Seegrenzen und so eine Kacke. Und wegen der schlechten Erfahrungen mit jahrzehntelanger türkischer Besatzung. Ja, ja, klar. Und Nordzypern ist ja eh so eine andere Geschichte. Genau, das wollte ich wahrscheinlich anspielen. Und weißt du, nachdem diese Griechenland-Krise war, habe ich das Gefühl, so einen Moralboost bekommen, weil halt denen ihr größter Feind, die militarisieren sich ja, Griechenland und Türkei sind ja beides NATO-Mitgliedsländer. Die kaufen ihr ganzes Equipment fast ausschließlich nur die Türken wegen den Griechen und die Griechen wegen den Türken, weißt? Da gab es auch diese Leopard-Panzerkäufe noch nach der Griechenland-Krise, wo sich alle so fragen, Alter, ihr habt kein Geld, ja, braucht man halt, weil die Türken könnten ja noch mehr klauen von uns. Die Türken haben doch schon gesagt, sie hätten gerne Gebiete wieder und dieses, da geht es um diese von, ich glaube 1922 ist das ausgehandelt worden, der Vertrag von Lausanne, wo halt getrennt wurde, sowohl vom Gebiet her als auch von der Bevölkerung her wurde ausgetauscht, sodass die christlichen Griechen nach Griechenland sollten und dafür haben die dann Thrakien dazu bekommen und die Inseln aufgeteilt etc. pp. Und die Türken haben jetzt schon mehrfach gesagt, das wäre damals vor 100 Jahren schlecht verhandelt worden und da müsste man nochmal ran und sie würden damit nicht zufrieden sein. Also, ja. Das kann man sich echt schwer vorstellen, manchmal so als, sag ich mal, hier Europäer oder sowas. Aber es gibt ich halt kann echt dir aus eigener Erfahrung auch sagen, die Griechen hassen die Türken genauso ab. Ja, genau. Und, aber wie gesagt, die Griechen waren im 19. Jahrhundert halt besetzt und richtig halt unterdrückt. Ja? Und es ist auch viele, viele einfach Ressentiments deswegen immer noch da. Ja, das ist so, wie die Franzosen auch keinen Bock drauf hätten, dass deutsche Truppen unterm Eiffelturm lang marschieren. Egal, ob das ja irgendwie nur ein Festakt ist oder sonst irgendwas, das würde man nicht machen. Ja. Das und genauso ein Ressentiment haben die Griechen halt auch. Die trauen denen nicht. Die sind lang genug unterdrückt worden. Ja, jetzt vergleich diesen Kram mal mit diesem Gefurze über Computerspiele und die Alt-Right-Bewegung und irgendwelche bösen Worte im Internet. Ja, das ist. Also, aber ich meine, dass die Bundesregierung das zugelassen hat, dass der spricht und für einen diktatorischen. Also, im Endeffekt ist es so ähnlich wie die Ermächtigungsgesetze. Also, er macht Werbung für die Ermächtigung eines Diktators im Endeffekt. Und das hätten wir verhindern können. Also eigentlich ist das nicht erlaubt. Aber wenn man halt Kuschi-Kuschi machen muss, weil man eh schon Schutzgeld zahlt. Ich frage mich manchmal, wie das wäre, wenn die Türkei irgendein Inselstaat wäre und die türkische Migrantenbevölkerung in Deutschland noch wirklich winzig wäre. Dass die Deutschen jetzt oder dass die Bundesregierung einfach gesagt hätte, wenn der Yildirim jetzt hier nach Oberhausen kommen will, einen Wahlkampf zu machen für ein Präsidialsystem, meinst du, die würden dann eher den Riegel vorschieben und sagen, hey, so nicht, weil wir unterstützen das nicht? Das ist halt so, was ich mich persönlich frage. Bei mir will eh nicht in den Kopf, dass jemand, der diese Scheiße sich da heute freiwillig angeguckt hat und da gejubelt hat, oder gestern, ne, dass so jemand hier überhaupt leben will. Warum geht der nicht ins gelobte Land? Ich meine, ist nicht so weit. Steigt man in ein Flugzeug, in 3 Stunden, 4 Stunden ist man in der Türkei und da fließt Milch und Honig, da wird es mit dem Präsidialsystem nur noch besser. Da sind die Frauen alle anständig, züchtig gekleidet und keiner irgendwie isst Schweinefleisch. Ist doch super, dann geht doch dahin. Aber hier, nee, wir machen hier so keine Scharia-Gerichte für Stadtviertel und wir machen hier auch keine Ahnung, Schweinefleischbannkreis um eine Moschee oder so ein Scheiß drin. Ja, mich kotzt es halt an, dass gerade die Leute aus der Türkei hier diesen konservativen Nationalismus halt ein bisschen hier in Deutschland schüren. Und davon haben wir halt auch nichts. Das ist doch, als würde ich irgendwo in Ankara sitzen und die ganze Zeit, ja, Deutschland, 1, 2, 3, 4, Deutschland ist das Tollste. Und die Türken alle so, warum gehst du nicht? Äffchen. Ja, wenn du das machst, ist es imperialistisch. Aber wenn die das machen, dann ist es Diversität, Gerechtigkeit. Bund, genau, ist ganz prima. Ja, super, oder? Also, ich finde den klasse, den Herrn Yildirim. Der Einfluss der Türkei auf DİTİB ist zu groß. Maß, das ist eine Behörde, die der Türkei untersteht. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat. Das wollen die wahrscheinlich nicht wahrhaben. Der Verband muss sich glaubhaft von Ankara lösen. Die NSDAP muss sich glaubhaft von Hitler lösen, dann können wir mit der wieder reden. Die DITIB soll ihre Satzung ändern. Es gibt Hinweise darauf, dass die irgendwie in Beziehung stehen. Nee, es steht in der Satzung, Heiko. Oh, weia, ey. Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Und der Champ darf auch mal wieder was sagen. Super. Deswegen haben wir uns vorgenommen, in Wien, in Berlin und in ganz Europa dieses unerträgliche Erdogan-Spitzelnest zu zerschlagen. Das ist wieder der Herr Pilz. Das war der, den wir schon im letzten Stream hatten, der grüne österreichische Abgeordnete. Ja, das war ja zu dem gleichen Thema. Genau. Oh, das war schon. Sind wir aber schnell heute wieder. Der Abel. Habe ich nämlich fürs Ende habe ich mir einen Artikel aus der Vice aufgespart, der da heißt White Supremacists Do Not Own My Haircut. Sehr gut. Also der junge Mann hier, der junge Mann hier glaubt, dass das der einzige Haarschnitt ist, der ihm steht, und er findet es nicht gut, dass Neonazis den halt übernommen haben. Und er wird ihn nicht hergeben, ohne zu kämpfen. Das Southern Poverty Law Center hat jetzt gesagt, das ist der Haarschnitt. Ja, das Southern Poverty Law Center ist ein Witz. Ja, das ist ein Witz. Die haben Majid Nawaz als liberalen Moslem, als anti-muslimischen Extremisten bezeichnet. Und nicht mal davon zurückgerudert. Die letzte Woche auch, glaube ich, erst erzählt hier. Ja, ja, klar, bei Ayaan Hirsi Ali, okay, die ist Atheistin, bla bla bla. Aber dass die sogar selbst der arbeitet für ein Counter-Extremism-Think-Tank in Großbritannien. Wie kann man nur so blöd sein und die als Ding bezeichnen? Weißt? Vor allem, die haben ja gerade nach der Trump-Wahl haben sie ja diese ganzen Hate-Attacks von Trump-Supportern irgendwie aufgezählt. Von denen, die haben die übrigens nur addiert, wenn man denen eine Mail geschrieben hat. Dann haben sie das schon in ihre Statistik reingeholt. Dann haben irgendwelche Journalisten gefragt, wie es halt Hate-Angriffen gegenüber Trump-Supportern aussieht. Dann haben die halt gesagt, ja, die haben wir auch gekriegt, aber wir veröffentlichen das nicht. Und ich denke mir auch so, sag mal, wenn ihr so ein Anti-Hate-Ding seid, dann müsstet ihr doch gegen Hate von allen Seiten sein. Richtig. Ja, aber die Unterdrücker und die Unterdrückten und mal Progressive Stack. Anti-Hate ist ja auch oft pro Geld. Das Southern Poverty Law Center hat auch damals, glaube ich, so, was Sexismus anging, glaubt diese von Anita Sarkeesian, so diese Unterrichtsmaterialien bereitgestellt, wenn ich mich nicht irre. Ja, auf jeden Fall ist der Typ jetzt total traurig, weil halt die Leute seine Haare geklaut haben. Also hier der Nazi und der Nazi, das ist der Nazi, der einer gehauen bekommen hat, wo sich alle so gefreut haben. Ja, das treibt die jungen Leute heutzutage um. Ja. Ist meine Frisur am Ende von einem Menschen, wird die auch getragen, der nicht meiner Meinung ist, der selber denkt. Tja gut, das Problem hat Nathan Grayson zum Glück nicht. Nee, aber Scheidenpilz. Ich habe da aber noch einen lustigen Tweet in den Chat gepackt. Vielleicht blendest du den noch mal kurz ein. Na klar. Mit der mir üblichen gazellenhaften Geschwindigkeit werde ich. Das ist ein schönes Bild von Herrn Trudeau und Frau Merkel. Ach, wo ist denn dieser? Da. Da und hier und da. Und dann klicken wir da drauf. Und los geht's. Wir nutzen auf das Merkel und Trudeau. Genau. Oh! Oh! Oh! Kotzt dir gerade ins Gesicht. Er sieht total glücklich aus. Oh, und guck mal, wie Hermine hier steht und den angrinst wie ein Honigkuchenpferd. Dass Emma Watson den geil findet, kann ich verstehen. Alterstechnisch, so. Wer ist die Schnalle? Ja, das Banker ist die Tochter von... Ja, genau, Ivanka Trump. Ah, okay. Scharf. Und ja, auch mit den Unterdrückern, den Blutsaugern, die seit Jahrhunderten ihr Volk aussaugen und in Palästen wohnen und so. Das wird mal der Oberblutsauger hier, der in der Mitte. Da verstehen sich der Herr Trudeau und die Blutsauger. Die hat kleine Brüste. Können aber auch schön sein. Gesprochen wie ein echter Frauenhasser. Cool. Ja, was machen wir jetzt mit der angebrochenen Stunde, Leute? Ja, wollen wir das furchtbare Video von dem Games-Dings noch gucken? Das Klartext-Video? Ja. Ja, bitte. Oh Gott. Ja, dann hau das durch. Ich blende mich aus. Ding, aber schneller abspielen wegen Content-ID oder so? Oder? Gibt's denn was bei dem Kram? Ja, die könnten ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die das machen, weil es halt eine Spieleredaktion ist, weißt du? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, du kannst ja nur in Einstellungen, mach halt 1,5, das ist ja okay. Wenn wir es oft genug mit Kommentaren unterbrechen, ist es eine eigene Schöpfung. Ja, juristisch sowieso, ist ja egal, aber es geht nur um dieses YouTube-Scheiße, weil die geben Fick auf juristische Kleinigkeiten, weißt du? Ja. Ist ja ein Automatismus drin. Also 1,25 mache ich jetzt, oder wie? Ja, oder 1,5, das kann man ja auch noch verstehen. Aber das ist mir viel zu schnell. Da kann auch keiner mehr mithören. Was hast du gesagt? Mach einfach 2 rein. Mach schon das Ding an. 1,5, 2 ist zu schnell. Wie dauert das denn noch? Sekunde. Ich meine, es ist eigentlich ganz einfach das zu verstehen. Ich meine, es ist halt viel schneller, aber ist okay. Halt's Maul. Oh, deine Fresse, Mann! Das ist echt jetzt gerade ausgrenzen und so. Das ist Hass im Netz, Alter. Das ist Other so. Den Russen, Chat, los! Chat, er heißt... Was, du bist Russe? Chat. Ja, ich bin Russe und meine Eltern, Vorfahren... Du bist Russe und erhältst nichts von Identität, habe ich gehört. Ja, aber ich bin auch Jude, also vergesst es nicht, ja? Und ich bin Sith? Also, er kann nicht... Nein, Mann! Chat, nur dass ihr alle wisst, er ist nicht OPEC, sondern Armpack. Armpack, ich schreibe es im Chat. Quatsch, Armpack. Der heißt OPEC-Bob. Was soll der Scheiß, Alter? Er heißt Armpack, weil die OPEC, das sind ja die Reichen, aber du bist arm. Alter, was ist da los? Aber komm, das ist ja Satire, weil du kannst nicht arm sein, weil du bist der Jude. Hast du mich gerade gekackt, Alter? Was ist da los? Armpack. Freekick. Ich dachte, du weißt die Armpit, weil er so riecht. Das hat er sich von diesem von der Feministen-Demo dann, wenn überhaupt, abgeguckt, weil sie sich da auch nicht gewaschen haben. Warte, aber... Oh Gott, na gut, egal. Nö, ich sag jetzt nichts dazu, nö, das ist mir jetzt zu identitär, nö. Also Leute, ihr seht jetzt ein Video vom, wie heißt der, Greuel? Michael Graf. Michael Graf, ach so, der ist ja auf Twitter gräulich oder Ja, gräulich. Ja, auf jeden Fall ein Statement zu dem Antisemitismus-Skandal. Und jetzt schaut mal, wie objektiv er es von beiden Seiten beleuchtet. Wink, wink. PewDiePie, immerhin der größte YouTuber der Welt, steht wegen antisemitischer Inhalte in einigen seiner Videos im Kreuzfeuer. Disney und YouTube haben sich deswegen von ihm distanziert und die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen beendet. Darüber wird momentan viel diskutiert und dafür möchte ich PewDiePie danken. Denn die Diskussion, die geführt wird, finde ich enorm wichtig und es ist ein bisschen dieselbe wie nach Jan Böhmermanns Erdogan-Gedicht. Wie weit... Das ist ein bisschen Erdogan-Gedicht. Also nach Jan Böhmermanns Erdogan-Gedicht hat jeder Jan Böhmermann freigesprochen. Ja, und die ganze Feuilleton-Sparta hat ihn in Schutz genommen. Ja, wobei man sagen muss, ich meine, Böhmermann, das kannst du doch gar nicht vergleichen. Das ist ein Satire-Magazin. Weißt du, wie ich meine? Und da ging es um Staatsmann und das hat ja ganz andere Dimensionen gehabt, gerade wegen diesem Majestätsbeleidigungsparagraf und sowas. Aber jetzt geht diese Diskussion um, wie weit darf das gehen. Das hat gar nichts damit zu tun. Satire darf alles. Weit darf Provokation gehen. Ist alles okay, solange man hinterher behaupten kann, es sei doch Satire gewesen und haben öffentliche Personen wie PewDiePie nicht vielleicht auch eine gewisse Verantwortung? Es geht hier gar nicht darum, ob PewDiePie behaupten kann. Haben die nicht mal behaupten kann, dass er Satire war. Das war Satire, Fatzkorb. Was außerdem, was hat er für eine Verantwortung? Du hörst diesen dummen Spruch, den hörst du immer. Du hast Verantwortung. Du, ja, was? Für wen? Für Leute, die dann Scheiß nicht gucken oder wie? Das ist, darum geht's doch. Ich meine, ja, aber im Endeffekt hätte er Verantwortung, wenn jemand sich von dem Video inspirieren lässt und Menschen bestimmten Glaubens umbringt. Ja, wahrscheinlich haben die Leute in Quebec die die Moslems umgebracht haben, nur PewDiePie-Videos angeguckt oder was ist das für ein Blödsinn? Ja, Leute, ich würde den Satz von, wenn du nichts zu verbergen hast, hast du nichts zu befürchten, umwenden zu, wenn du nichts zu saturieren hast, hast du nichts zu befürchten. So einfach keine Witze machen, Leute. Dann kann auch nichts passieren. Das ist zwar Terror, aber es ist eine andere Art von Terror. Das ist selbstgemachter Terror. Aber ja. Vor allem Klartext. Kann ja, das nicht ist eventuell irgendwie irgendwelche Worte? Klartext. No. Ich meine, es geht vielmehr darum, dass er offensichtlich nicht daran gedacht hat, wie verletzend es für Menschen jüdischen Glaubens ist, dass er andere Menschen dafür bezahlt, Schilder hochzuhalten, auf denen Tod allen Juden steht. Komma, subscribe to Keemstar. Erstens mal, das ist ja der ganze Satz. Seine jüdischen Freunde haben sich ausgesprochen gesagt, nee, die haben sich nicht beleidigt gefühlt. Die fanden das witzig. Manche dachten, das war ein bisschen so, ja, ein Judenwitz, hahaha. Aber die haben sich nicht angegriffen gefühlt. Und da habe ich auch einen Kommentar drunter geschrieben zu dem Video. Das ist wieder ein typischer Stellvertreterdiskurs, dass sich andere in der Pflicht fühlen, für die armen Minderheiten Stellung zu beziehen, als wenn sie für die reden müssten, weißt, und ihre Position vertreten, obwohl das gar nicht der Fall ist. Aber der Typ ist doch kein Millennial, der ist doch schon, der geht doch auch auf die 40 zu, oder ist ja, es schon? Ja, aber guck mal, das ist, ich meine, das ist ja auch bei älteren Leuten so, ja, du darfst keine Witze über das und das machen, weißt. Ich, weißt du, ich denke mir auch so, Alter, wenn es dir nicht passt, dann beschwer dich, aber dann ist auch halt gut. Aber tu nicht so, weil er stellt es ja hin, dass alle angepisst waren von dem, was er gesagt hat, weißt. Und das war ja gar nicht der Fall. Vor allem, weil das Wall Street Journal das total aus dem Kontext gerissen hat, teilweise. Er wollte nur darauf aufmerksam machen, dass Menschen auf der übrigens israelischen Plattform Fiverr für eine Handvoll Dollar alles tun. Naja, okay, dass er damit aber gleichzeitig dazu beiträgt, dass antisemitische Sprüche salonfähiger werden, dass wir sie sogar belächeln, das mag ein unerwünschter Nebeneffekt sein, aber mal ehrlich, es ist einer, an den man vorher denken könnte, wenn man verantwortungsvoll mit solchen Themen umgeht. Moment mal, dafür müsste der ja auch erstmal bewiesen werden, dass der existiert. Und den hast du gerade wie der billige Jahrmarkt-Magier die Münze hinterm Ohr hervorgezaubert. Nein, guck mal, das sind Gefühle, okay? Das sind Gefühle und Gefühle sind wie wirklicher Schaden. Und wenn du einen Witz machst, dann macht es, was du im Witz hast, salonfähig, okay? Wenn du einen Witz machst über Juden, dann ist das salonfähig, okay? Wenn du einen Witz... Ich habe gar keinen Salon. Ja, dann... Dann bestell dir noch das Magazin. Ich meine, wenn ich nur Judenwitze erzählt, seitdem PewDiePie das gemacht hat. Natürlich, ich meine, PewDiePie hat ja Judenwitze buchstäblich erfunden. Vor ihm gab es nichts, nach ihm wird es auch nichts mehr geben. Guck mal, was ich halt nicht check an dem Video. Ich meine, er sagt halt, ja, es macht salonfähig, in Klammer, das wird normalisiert. Was mich halt ankotzt, ist, dass der belässt es nur an dieser Behauptung. Und ich finde, was noch viel schlimmer ist, wenn wir Sachen mystifizieren, wenn wir halt wirklich sagen, hey, das darf man gar nicht. Oh Gott, das dürfen wir gar nicht. Ich meine, habt ihr noch nie irgendeinen Judenwitz gehört oder sowas? Weil aus der Zeit kommen wir ja, dass man solche Witze nicht machen darf. Aber jeder kennt halt die Witze. Weißt du, ich meine, natürlich, weil die halt so mystifiziert sind und so weiter. Und dieses alte Denken, weißt du, gerade deutsche Vergangenheitsbewältigung, wir reden nicht darüber, was so Schlimmes passiert ist und stellen uns immer als die Bösen dar. weißt du, was bringt denn das in dieser Diskussion, vor allem in der Demografie, die noch weniger damit zu tun hat? Vor allem bei Leuten, die nicht mal aus Deutschland kommen, sorry. Aber wenn wir jetzt unsere Sprache ändern, ne, dann erwachen die alle wieder zum Leben, die ganzen Leute, die im Holocaust gestorben sind. Also noch glaub ganz kurz, wenn ich jetzt noch ein bisschen darüber nachdenke und so differenziere, dann machen Aussagen zu irgendeinem Thema, egal ob Witze oder nicht, dieses Thema schon, wie er sagt, salonfähig, wie man das noch sagen würde, ist, das weitet das Overton-Fenster dafür aus und das wird Mainstream-mäßiger gemacht, umso mehr man drüber. Das Problem ist, was er hier impliziert, ist, dass die Halbwertszeit und die Auswirkungen von einem solchen Witz so groß sind, es niemals wieder irgendwie so, consequences will never be the same. Ja? Der bringt das total hoch auf so eine Ebene, dass es ja wahrscheinlich nichts Schlimmeres gab. Also das, nein, das ist einfach überdramatisiert. Das ist das zentrale Problem damit. Tut PewDiePie aber nicht. Und inszeniert sich dann als Opfer der Medien, die darauf hinweisen. Genau wie herabwürdigende Kommentare und Vorurteile über andere Menschengruppen ist Antisemitismus ein reales Problem. Wer dazu beiträgt, so etwas alltäglicher oder gar zum Gegenstand von Witzen zu machen, der verharmlost und verletzt. Und wer PewDiePie nun auch noch öffentlichen Schutz nimmt, trägt zu dieser Verharmlosung bei und potenziert sie sogar. Da muss man sich auch nicht wundern, dass der Umgangston... Alter, sorry, das ist so heuchlerisch, ja. Die größten Antisemiten, die es gibt, sind meistens, tada, muslimische Extremisten oder Islamisten oder was weiß ich. Das sind die Leute, die von so Leuten wie dir, wie heißt er nochmal? Sebastian Graf oder was? Wie heißt er? Michael Graf. Das sind wahrscheinlich die Leute, die du als letztes kritisieren würdest als Antisemiten, wenn die jedes Jahr sogar in Deutschland auf diesen Al-Bakdur-Tag gehen. Mit ihrem Atompilz als Flagge, was symbolisieren soll, dass man halt Israel mit einer Atombombe ausradieren soll, weißt? Was ist denn das für eine dumme Aussage? Als Opfer inszeniert, der wurde von mehreren Journalisten und von mehreren Medien, von Zeitungen und so weiter, als Nazi betitelt. Ja? Was hat denn das mit sich als Opfer darstellen zu tun? Wer dann auch noch sagt, dass das nicht stimmt, der macht sich mitschuldig. Aber wisst ihr, was wirklich der... Wenn der Satz Tod allen Juden schon etwas ist, was als Witz schon das salonfähig macht und auch generell als Aussage Antisemitismus salonfähig macht, dann haben alle Journalisten Du reißt ab. Aber ohne zu zensieren, ja, ohne sich selbst zu zensieren, ja, haben dazu beigetragen, dass es salonfähig ist. Alle, die zitiert haben, unsere Welle wäre, wenn überhaupt. Dieser ganze Medien... Auch Hate Speech. Hate Speech zu zitieren ist immer noch ein Zitat von Hate Speech. Ich meine, was will er uns jetzt damit sagen? Ich meine, was ist denn jetzt schlimmer? Dass er das noch mehr mystifiziert und dass man noch mehr das groß macht? Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, die Leute, die gehen da halt jetzt erst recht auf die Barrikaden. Ich frage mich halt auch, haben diese Leute jemals in ihrem Leben eine Folge South Park gesehen? Family Guy? Sowas? Ja, da gab es auch irgendeinen Artikel, ich weiß gar nicht, wo das war, wo sie gemeint haben, ja, was ist der Unterschied zwischen PewDiePie und wenn South Park macht? Ja. Und dass es halt ein großer Unterschied ist, bla bla bla. Was? Warum? Ja, weil hier, die haben eine Pointe und sowas und... Ja, hatte er auch. Er wollte das Krasseste, er wollte was probieren, von dem er selber wahrscheinlich geglaubt hat, dass es gar nicht funktioniert. Ach, ja, doch... weißt du, aber wie gesagt, diese Aussage, es wird normalisiert, das stellt er halt einfach in den Raum. Ja, ja, das hatte ich ja gesagt, das zaubert er hervor. Und was das auf einmal mit dem Umgangston im Internet zu tun hat, kann ich mir jetzt auch nicht wirklich erklären, weil der Umgangston im Internet, ich meine, der war ja schon davor ziemlich rau, ja. Sagen jetzt auf alle mal alle scheiß Juden oder sowas. Ich verstehe das gar nicht. Also ich weiß nicht, du sagst, ja, Michael Graf, du sagst, dass man bloß, wenn man das sagt, das zu einer Normalisierung führt. Ich finde das total... Genau so, wie wenn du Frauen in Computerspielen objektifizierst. Ja. Das würde ja heißen, dass alle Leute, ja, so dumm sind und das nicht verstehen, ob er das in was für einem Kontext er das gesagt hat oder keine Ahnung. Ich meine, das schließt ja schon auf ein Weltbild zurück, dass er sagt, hey, das darf man nicht machen, weil die Großteil der Menschheit ist so dumm und fast Borderline-Nazi, weißt, dass wenn PewDiePie scheiß Juden sagt, dass die jetzt alle zu Antisemiten werden. Was ist das für ein Blödsinn? Ja, natürlich, er geht dann in seiner Annahme offensichtlich davon aus, dass Leute einfach sehen und nicht selbst nachdenken und einfach nachplappern und diese Leute dann auch in ihren Umkreisen nicht irgendwie dazu konfrontiert werden, damit was da passiert und somit dann auch das Signal und das Salonfach und dieser Phrase auch automatisch untergeht, denn die Phrase verbreitet sich nicht. Vor allem die Prämisse, ich meine, die Prämisse von diesem ganzen Video, ja, ist ja, dass er irgendwie sagt, dass PewDiePie so eine Art Verantwortung hat, was auch immer, zu wem auch immer der die Verantwortung hat, das sagt er nicht mal. Weißt du, ich meine, der macht ja die Klugen nicht klüger und die Dummen nicht dümmer. Alter, der zockt Computerspiele und labert manchmal vor eine Kamera. Fertig aus. Was ist das? Ja, wenn wir jetzt auch noch davon reden, dass hier der PewDiePie hat eine Verantwortung, weil er Hate Speech gesagt hat, nach der Aussage von hier, ja, jetzt komplett. Dann haben auch die Verantwortung vor derselben Gruppe an Personen, das richtig zu verarbeiten und da den Kontext mal klarzustellen. Aber das macht keine Klicks. Das ist kein Aufreißer. Ja, wenn das irgendwie ein Typ sagt, der größte auf YouTube ist, dann wird das nicht so breit getreten. Wenn das aber der Größte sagt, dann ja. Mach weiter. Der Umgangston auf Plattformen wie YouTube immer rauer wird, na klar, der Ton macht die Musik. YouTube und Disney sehen das offensichtlich genauso. Das ist gut, weil es zeigt, dass Provokation durchaus Grenzen haben kann. Und das gilt nicht nur für PewDiePie. Es gibt andere. Ja, das wird doch überhaupt nichts ändern. Also, das hat auch gar nichts damit zu tun. Es kommt doch niemand an und sagt sich so, oh, ich habe dieses PewDiePie-Video gesehen und deswegen schreibe ich jetzt blöde Kommentare. Hätte ich vorher nie gemacht. Ey, genauso, Disney. Sorry. PewDiePie, der Red Pillar, Alter. Disney hat Maker Studios gekauft, logischerweise wahrscheinlich wegen PewDiePie, weil der sozusagen der Größte ist, ja, die wissen, was er macht und die kennen die Witze, die er manchmal macht. Der Grund, warum sie sich davon getrennt haben, ist nicht, weil er diese Witze gemacht hat, sondern weil das öffentliche Aufsehen dahingehend gelenkt wurde, dass ihm Antisemitismus vorgeschoben wurde und sie sich dagegenüber distanzieren wollen. Das hat nichts damit zu tun, dass er den Witz macht, was er ja behauptet. Wie so häufig verlassen sie sich da wieder auf die Einschätzung von irgendwelchen Leuten, die das sich sowieso nicht angucken. Ja, natürlich. Sogar wie bei dem H3H3-Video hat er sogar gemeint, seine Eltern, ja, mit der er in einer WhatsApp-Gruppe sind, die haben sogar geschrieben, ist PewDiePie ein Antisemit? Weißt du, und die wissen ja, dass der Ethan Klein Freund von PewDiePie ist. Weißt du, und dann fragen die denn so, das ist ja direkt, das ist ja transportiert worden. Nicht, dass er die Witze gemacht hat. Und von dem ganzen Blödsinn von Normalisierung und so, das hat gar nichts damit zu tun. Sätzen 6, Michael Graf. Das hatte damit was zu tun, dass er als Antisemit dargestellt wurde. Ja? Darum geht's. Dieses ganze Video, Alter, das ne, und weißt, das kotzt mich persönlich an. Und da hatte ich auch so ein Gespräch, hatte ich es auch mit Rainer Schauder. Siehst du in diesen letzten Spielezeitschriften Mehrwert für die Gesellschaft? Der hat gemeint, nein, weil die halt nicht irgendeine Arbeit machen, die besser ist, wie wenn es ein YouTuber macht oder so. Und an dem Video siehst du es halt auch, weil die halt auch so einen Blödsinn raushauen. Guck mal, da ist ein Typ, der ist über 40, ja. Die rendern den Scheiß, die lassen das durchwinken, das gucken sich ein paar Leute an und dann laden sie es hoch und merken nicht, dass sie überhaupt nicht über das eigentliche Thema reden. Es hat gar nichts damit zu tun. Andere YouTuber, die stolz darauf sind, wenn sie wegen Beleidigung verklagt werden oder gar wegen Volksverhetzung verurteilt. Hey, es ist doch nur Humor und außerdem gilt ja wohl die Redefreiheit. Stimmt, aber die Redefreiheit bedeutet nicht die Freiheit, alles und jeden verletzen zu dürfen, nur weil man es gerade witzig findet. Die haben mich verletzt. Ja, die haben mich auch verletzt. Was ist mit so Sachen wie iDubbbz? Was ist mit so Sachen wie Filthy Frank? Okay, warum sehe ich keine Artikel darüber, dass jetzt irgendwie iDubbbz unterstellt wird, er sei ein schwarzen Hasser, weil er keine 50 Millionen Nigger. weil er keine 50 Millionen Abonnenten hat. Ja, eben. Ja, das meine ich doch. Weißt du, und wenn wir schon von Signalen sprechen, reicht voll zu, die Medien selbst transportieren das und haben einen so schlechten Job gemacht, dass sich es widerspiegelt darin, dass das Signal verzerrt wird. Und dann Leute sich nicht mehr darüber wundern, was PewDiePie gesagt hat, sondern das denn, was er da gesagt hat, was die Medien sagen, er habe gesagt. Ja, das ist halt das, was dann ankommt. Und ich meine, Aussagen müssen auf ihren eigenen Beinen stehen. Ist kein Freibrief für Beleidigung. Natürlich hat jeder von uns schon mal selbst im Freundeskreis einen verletzenden Spruch gehört oder sogar selbst gezogen, aber genau das meine ich mit Verantwortung. Denkt vorher drüber nach, was ihr öffentlich sagt. Weißt. Ja, denk mal drüber nach, was du öffentlich sagst. Was hat das jetzt mit PewDiePie zu tun? Weißt du, so, hä? Ja, der ich meine, hat verletzende Äußerungen gemacht. Ja, weißt PewDiePie hat irgendwas mit. Die liegen jetzt alle zu Hause und haben überall Schnittwunden. Ja, PewDiePie hat irgendwas gesagt wegen Juden. Bla bla bla, YouTube-Kommentare, bla bla bla, Meinungsfreiheit, es könnte einen verletzen. Was ist denn das überhaupt für ein Sprung? Weißt du, ich verstehe das ja, schon krass. Man hat auch wieder so dieses so, ja. Ein emotionales Argument. Ja, ist doch egal, so ist doch alles in Butter, ihr dürft ja nur die Leute nicht verletzen. Ist doch alles klar geregelt, klar, alles super, kein Problem. Der Typ stellt sich hin und sagt buchstäblich, deine Freiheit hört da auf, wo meine Gefühle beginnen. Das ist der intersektionale Dreisatz. Da kommen wir nicht mit. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, die meisten, die das so sagen, meinen eher, dass man halt wirklich juristisch eigentlich beleidigen darf. Ich glaube nicht unbedingt mal Gefühle verletzen. Weil das doch diese furchtbaren Konsequenzen hat. Das ist ja gerade das Ding. Ja, aber ich meine, selbst hier in Deutschland. Und dann muss man halt auch sehen, okay, in Deutschland hast du halt sowas wie diese, weißt du, hast halt nicht diese krasse Freedom of Speech wie in Amerika. Und den Ethnozentrismus muss man halt auch als über 40 Jahre alter erfahrener Journalist auch erstmal verstehen, ja? Wenn man über Meinungsfreiheit redet, im amerikanischen Kontext, kann man nicht einfach den Deutschen mit reinbeziehen, weil das was ganz anderes ist. Ja, aber auf der Nummer sind sie dann wieder alle der Meinung, dass der deutsche Weg der super tollste, einzig wahre ist. Ja, vielleicht, kann sein, weißt, aber dafür haben wir auch sowas in Deutschland wie Blasphemiegesetze, weißt, ich glaube, der findet das auch nicht in Ordnung. Gibt es in anderen Ländern auch viel, also nicht in Amerika natürlich, aber weißt in gibt es auch sowas Vergleichbares. Ja, genau, weißt, entweder machst du halt einfach Freedom of Speech und sagst, Aufruf zur Gewalt, das ist die Grenze, oder so Sachen wie du Vogel sind schon eine Beleidigung, weißt. Aber dann hast du halt zwei Extreme und ich weiß halt persönlich nicht, was besser ist. Aber ja, wie gesagt. Auf jeden Fall in Deutschland, ich finde es heuchlerisch ohne Ende, diese Gesetze, weil die werden meines Erachtens noch komplett selektiv angewendet, so wie es gerade politisch irgendwie opportun ist. Und da ist überhaupt gar keine, nichts dahinter, wo man sich nachrichten könnte, wirklich, wenn man jetzt diese Gesetze überhaupt befolgen will. Also ich war ja hier in Hannover, das hatte ich hatte ich ja auch schon mal erzählt in dem Stream danach, war ich ja bei so einer Vorlesung von der juristischen Fakultät zum Thema Böhmermann-Gedicht. Und das, was die da erzählt haben an Beispielen und so, da ergibt sich für mich kein Faden. Da gibt sich nichts, wo ich irgendwie sagen würde, jetzt weiß ich Bescheid, was irgendwie eine rechtlich zulässige Äußerung ist und was nicht. Das ist alles immer wieder, ja, das muss dann Anwalt, das muss dann Gericht lernen. Ja, genau, vor allem, weil weißt, ein StGB allein bringt dir nichts. Du brauchst ja wenigstens eine kommentierte Version, weil du nicht weißt, wie das interpretiert werden kann. Und gerade solche Sachen, keine Ahnung, weißt, gab es da auch diese Geschichte mit einem Typ, der auf so eine Klopapierrolle auf jedem Blatt Koran draufgeschrieben hat und der Richter hat ihn dann wegen diesem Blasphemiegesetz verklagt. Und mit der Begründung, das war kurz nach dem Mord von diesem Filmemacher Theo van Gogh, kennt ja wahrscheinlich die Story, der diesen islamkritischen Film gemacht hat, und hat explizit das herangenommen, weil das und das passiert ist und zum Schutz der, was weiß ich, Aufruhr in der Gesellschaft werden sie... Ja, das ist nämlich das, was in dem Gesetz geschützt wird, ja. Genau. Öffentliche Ordnung. Ordnung, genau, öffentliche Ordnung. Weißt, und je nachdem, über was sich halt die Leute aufregen, wirst halt verknackt oder nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, aber das ist auch so ein Ding mit der öffentlichen Ordnung. Ne? Das könntest du zum Beispiel über die Proteste damals in der DDR auch sagen, dass sie die öffentliche Ordnung gestört haben. Ja. Und es ist sogar so, letztens gelesen, dass die in Indien, als sie da gegen die Engländer gewonnen haben mit gewaltlosen Protesten, mit Hungerstreiks und so. Da sind die beigegangen und haben ein Gesetz gegen Hungerstreiks erlassen. Also die haben das, was sie angewendet haben, um da irgendwie an die Macht zu kommen, das haben sie gleich erstmal verboten, damit das ja kein anderer machen kann. Es ist auch ein Strohmann-Argument, was das ist ja darum geht, um Beleidigung und so, ne? Es geht nicht um Beleidigung, es geht auch nicht darum, es geht nicht groß um Antisemitismus. Das soll man ruhig machen dürfen, das wird man machen, egal ob man es jetzt erlaubt oder nicht, das wird einfach passieren, in der Form oder einer anderen, ja? Das Ding ist einfach nur, dass Leute dann im Endeffekt selbst entscheiden für sich selbst und ihre Position demnach ausrichten. Also das. Nur mal ganz kurz. Aber nicht plump und verletzend. Erkennt die Grenze zwischen Humor und Herabwürdigung, die Grenze zwischen Entertainment und Entmenschlichung, das gilt für jeden Einzelnen von uns. Doch gerade. Entertainment und Entmenschlichung? Ja. Entmenschlichung, ja, der ist auch gut. Eine Vorbildfunktion und YouTuber sind öffentliche Personen. PewDiePie hat es erst erkannt, als sie die Konsequenzen da getroffen haben, wo es wirklich wehtut, im Geldbeutel. Und das kann ein Zeichen setzen. Dafür bin ich PewDiePie dankbar. Völliger Grütz. Komm mal, sehr gestört. Wenn du dir das Fiverr-Video angeguckt hast, was er wahrscheinlich nicht gemacht hat, weil so hört sich es nämlich an, ja. Der hat das mit diesen antisemitistischen Sachen gemacht, weil er gesagt hat, Alter, der Fiverr, die haben jetzt dieses Ding, wo halt normale Leute irgendwas für $5 machen. Er glaubt nicht, dass sie sowas Krasses machen. Das ist doch total dämlich. Und dann haben sie es halt trotzdem gemacht. Und die Reaktion darauf war, ey, der wusste nicht, was er sagen soll. Dann hat er sich 1000 Mal entschuldigt. Und dann labert er was von Normalisieren. Weißt du, als ob er das einfach nur, hahaha, die machen jetzt hier Tod allen Juden, haha. Weißt du, so war das doch gar nicht. Ohne Witz, Michael Graf, du hast wahrscheinlich nicht mal das Video gesehen, um was es ging. Ohne Witz, laberst nur das nach von dieser Op-Ed-Scheiße, was im Wall Street Journal war und im New York Times und so weiter. Das ist einfach kein objektiver Qualitätsjournalismus, das ist Müll. Das ist einfach nur Müll. Wenn der Michael Graf morgen entlassen wird, dann könnte ich sagen, danke Michael Graf, dass du uns gezeigt hast, wie man ein Zeichen setzt, so beschissene Videos zu machen. Weißt du, seine ganze Argumentation, ich glaube, das beruht einfach nur darauf, dass er wirklich denkt, dass es so ist, wie ich es mir vorstelle. Dass er einfach nur da saß, PewDiePie, und so, dumme, bringt alle Juden um. Und dass er halt dafür eine Quittung kassiert wird. Weißt du, ich glaube, darüber redet er ja, als wenn das so passiert wäre. Aber ja, weißt du, es hat leider nicht. Dann gemerkt haben, dass das irgendeine Story ist, über die man mal reden kann, dann haben sie sich diesen Artikel durchgelesen oder irgendwelche anderen Artikel und dann hat er sich da hingesetzt und die Scheiße verzapft. Also die wissen einfach nur nicht, was wahre Hetze ist. Die wissen nicht, wie tief das eigentlich geht. Ja, die wissen nicht, wie tief eigentlich es wirklich schlimm die sehen einfach nur das, was sichtbar ist für sie und was für sie sichtbar ist, halt, der weltgrößte YouTuber hat das und das gesagt. Ja, wenn man... Warum Research machen? Warum schauen, wie es sich wirklich verhält im Tatbestand? Ja, warum? Nö, braucht man nicht. Man verlässt sich auf sein Netzwerk. Jeder verlässt sich auf ein Netzwerk und dann schreiben sie halt alle das Gleiche, ohne groß drüber nachzudenken. Ich finde es lustig, dass der Typ hier nämlich auch noch sagt, hier, das hat er auch im Geldbeutel gemerkt, angeblich habe PewDiePie das ja gemerkt. So, der Typ aber selbst im Vergleich zu PewDiePie ist nicht so self-employed. Ja, der Typ hat, der Typ würde sozusagen, der hat eine Möglichkeit, gefeuert zu werden. PewDiePie kann nicht gefeuert werden, weil er einfach, ja, das auf seine Persönlichkeit aufgebaut hat. Ja, ja klar. Ich finde, das war ein Mut, aber selbst dann ist es trotzdem eine Ikone. In ihrem Symbol über Israel lustig macht. Ja. Aber ich sag mal, so ein Stern und ein Blau und also. Und nach der ganzen Sache hat er auch noch viel mehr Abonnenten gekriegt und noch viel mehr Views einkassiert. Ja. Weil die Leute irgendwie einfach nur sagen, ich will über Juden Witze machen, sondern weil sie gemerkt haben, dass sich gerade die etablierten Medien, sage ich mal, einfach ein Narrativ benutzt haben und den als Zockeridioten dargestellt haben, der einfach nur Judenwitze machen wollten. Und das ist halt gar nicht so passiert. Das ist einfach kein Qualitätsjournalismus. Vor allem haben sich dann ja auch Sargon und Boogie und JonTron alle so und ganz viele andere große YouTuber. Philipp DeFranco, ja. War auch dabei. Die haben sich alle zusammengesetzt in einen Livestream und haben das diskutiert. Den haben diese Journalisten wahrscheinlich auch nicht geschaut. So, warum? Nö. Ja, weil die Leute, ich verstehe es teilweise schon. Ich meine, wenn du dir respektable Informationen holst, gehst halt nicht auf www.irgendwas, weißt du, irgendeine Dreckseite, sondern guckst halt im Spiegel, guckst halt so. Ja. Dreckseite, Spiegel. Ja, aber ich meine halt nur... Wenn du richtig gute Infos willst, Weltraumaffen, was sonst? Ja, aber ich meine, das haben ja viele Leute noch so im Kopf, aber die checken nicht, dass in der Zeit, weißt du, denen geht's finanziell einfach scheiße. Die brauchen Kohle. Und dieser Sensationalismus, weißt du, da ist es egal, ob es richtig oder falsch ist, da wird halt Narrativ bedient. Fertig. Deswegen hast du dann so Sachen wie Spiegelcover, Trump hält die Freiheitsstatue, der in ihren Kopf das blutet. Paar Jahre davor, Koran, das mächtigste Buch der Welt. Und ein paar Jahre später, wie gefährlich ist Putin? Das ist einfach, man bedient bestimmte Ressentiments. Fertig, aus. Und da ist es scheißegal, ob die wahr sind oder nicht. Und dieses Video von Michael Graf, das ist auch einfach nur bla bla, ich habe keine Ahnung. Ja, ich befürchte auch, dass die sich einfach mal nicht mal die Primärquellen angeguckt hat, die eigentlichen Videos. Und ja, dass dann auch ein großer Zulauf ist, den die Leute jetzt, also den die PewDiePie jetzt hat, Leute, die sich die Primärquelle angucken. Weil du kannst es ja jetzt machen. Mit dem Internet. Du kannst dir die Primärquellen angucken bei solchen Sachen. Ja. Ich stelle mir einfach schon so vor, wisst ihr, so PewDiePie ist ja auch mit jüngeren Leuten sehr beliebt und wenn die Eltern dann einfach mitbekommen, ja, dass PewDiePie, also durch eben solche News-Outlets und halt selbst nicht wirklich nachschaut, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das Signal eigentlich sozusagen so ein Kreis sozusagen wirklich sich schließt und dann diese Kinder dann verboten bekommen, PewDiePie in Zukunft zu schauen, weil die Eltern dann sagen, hier, der ist Antisemit und so, ja, und Moische, du schaust den jetzt nicht mehr, ja, und dann werden diese Leute erst recht neugierig. Also, ganz ehrlich, ich hoffe nur, dass PewDiePie und so nicht weiter drauf rumreiten. Weil sonst hast du wieder so eine politisierte Kacke, wo es dann, weil ganz ehrlich, es ist doch letztendlich Gamergate 2.0, was passiert ist, oder? Gamergate 2.0 war, ist, ich meine, ich würde sagen, Gamergate 2.0 ist das Ding, wo Gamergate als noch am Leben erhalten wurde durch diese ganzen Professional Victims. Das ist schon nee, das ist jetzt 2.0, das wird noch viel härter werden. Ja, ja. Listen to my words, die werden dieses rechte Ecke-Ding noch deutlich verschärfen, weil das ist ihre einzige Waffe. Ja, moralisierte Sprache. Habt ihr den Artikel von Polygon von Ben Kutschera gesehen? Da hat er irgendwie geschrieben, ja, weil dieser im Kontext ist other Bullshit. Und weißt du was? Ich habe mir den Text wirklich durchgelesen, habe fast kotzen müssen, ja. Der ganze Artikel, da stand einfach nur, ja, PewDiePie regt sich über die Journalisten auf und wie sie ihn nicht richtig repräsentieren. Das sagt Trump auch. Trump macht das auch. Ergo, zwei Reaktionäre, böse Leute. Das ist der Text gewesen. Das ist der Text. Das ist ja genauso wie dieses WDR5-Ding mit Gamergate und so, ne? Von wegen, ja, das ist ja alles die gleiche Taktik und das gleiche Bla und Blub und so. Außerdem stand es in verlässlichen Quellen, ne? Spiegel Online und so. Kotaku. Ja, der ist nur eine beliebte Quelle. WDR 5. Kotaku ist ein Haufen Scheiße. Keiner liest, der was auf sich hat. Weil ganz ehrlich, ich habe ein bisschen so das Gefühl, wenn PewDiePie nicht ein Gamer wäre, sondern, was könnte man sagen, ein Komiker oder ein Musiker oder irgendwas, was nicht mit Spielen zu tun hat, ich glaube, da wäre nicht so was passiert. Weil weiß man diesen kulturpessimistischen Ansatz hat gegenüber Gamern einfach. Weil halt die meisten irgendwie denken, ja, das sind Kellerkinder und das sind Idioten. Das denke ich persönlich. Falsch gedacht, ja. Falsch ja, gedacht. Ich wohne im dritten Stock. Da hast du wohl wrong gethinkt. Er ist ja quasi ein Comedian jetzt mittlerweile. Also ich weiß nicht, wie viel Let's Plays er noch macht, aber diese Sachen, um die es da jetzt eigentlich ging, das waren ja quasi so Comedian-Bits, wo er da irgendwie sitzt und irgendwas macht. Ja, ja schon, aber die meisten, wenn du dir gerade so Videos und sowas anguckst, ja, was weiß ich gerade, New York Times, ja, wer ist über PewDiePie, dann werden immer seine Videos gezeigt, wo er halt zockt und so rumschreit, weißt du? Und das ist halt, glaube ich, so das, was halt die Leute dann so erstmal abschreckt. Ich glaube, das ist wirklich so der Stereotyp, der denen vermittelt werden soll. Irgend so ein Kellerkind, der zockt, der jeden Tag 10 Monster Energy Drinks säuft und keine Political Correctness kennt, den muss man jetzt in die Schranken weisen, weil so geht man nicht in der Gesellschaft miteinander um. So wie ich. Weil ich kann bin uns Michael ja nicht Graf. Noch einen Janopoulos züchten mit noch höherer Reichweite. Das geht doch nicht. Ja. Außerdem gehören die Jungen dem Staat. Und ich finde es halt echt peinlich, dass wenn Milo bei Bill Maher ist und sagt, ich bin für freie Meinungsäußerung, ja, wir können uns auch widersprechen, das ist kein Problem. Und Maher sagt, ja, das finde ich auch, und der dafür kritisiert wird. Alter. Das ist einfach, ja, der Feind meines Feindes ist mein Feind, ja. Ja. Alter, genau. Freie Meinungsäußerung als konservatives Ideal, was geht denn ab in der Welt? Ja. Ohne Witz, ich versteh's nicht. Die Linken waren immer gegen autoritäre Strukturen und jetzt haben sie sich in so einen Drecks Gutmenschen, ich fahre mit meinem Cayenne zum Alnatura Dings, weißt, ey. Ja, und über